kommt die große, bunte Weihnachtsshow. Und wir sind alle mit dabei. Die Aufnahme ist halt leise, da kann ich auch nichts für. Die Gala kommt die Bühne frei. Hallo und herzlich willkommen zur ultimativen, unglaublich großartigen Nerd-Nerd-Weihnachtsgala! Ja, es ist ein... Kann man sagen, es ist ein Fest? Ich glaube, es ist ein Fest, oder? Es ist ein Fest. Es ist ein Fest sondergleichen. Ich glaube, das habe ich in den letzten paar Tagen, als ich tatsächlich angefangen bin, dieses Ding hier zusammenzustellen, gemerkt. Also, erstmal möchte ich schon am Anfang Danke sagen für die wahnsinnige Resonanz, die ich bekommen habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich aus dem Stand heraus direkt so viele Leute haben breitschlagen lassen. Und die wussten auch nicht genau, in welchem Kontext das verwendet wird. Das ist prinzipiell richtig. Ich glaube, wenn... Also, ihr werdet es ja auch selber hören. Aber wir haben, ich glaube, von 8 Leuten extern was bekommen. Ich war für jeden Beitrag wirklich dankbar. Also freut euch auf was. Und was wir heute machen möchten, ist so ein kleines Potpourri an lustigen kleinen Beiträgen eben zu liefern. Das ist manchmal ein bisschen zusammenhangslos. Es wird auch nicht viel moderiert heute. Also nee. Also es ist ein bunter Abend, möchte ich sagen. Also so, keine Ahnung, warten aufs Christkind und mal so gucken, wer reinkommt und wer so dabei ist. Und ja, das ist so, das ist heute erwartet. So, es ist weihnachtlich, also der Grundtenor heute ist Weihnachten. Die Ansätze, die wir bekommen haben, sind sehr unterschiedlich. Es ist aber wirklich alles dabei. Also wirklich von unserem Weihnachtsmarktbesuch in Vaihingen ist was dabei. Dann gibt's Filmbesprechungen, Gedichte, Gesang. Es ist also wirklich der absolute Wahnsinn. Also ich bin immer noch ganz baff, dass dabei ja so eine lange, schöne, bunte Sendung bei rausgekommen ist aus vielen verschiedenen Stimmen und Ideen. Ja, also ich bin auch ganz, ganz begeistert und man muss da auch gar nicht viel moderieren, weil jeder Übergang, glaube ich, irgendwie auch unglaublich gekünstelt und gestellt wäre und das Ganze nicht schöner, sondern schlimmer machen würde. Das wollen wir ja nicht. Würde auch so ein bisschen so den, wie soll ich das sagen, so ein bisschen die Spannung rausnehmen, wenn man wüsste, was kommt. Außerdem sind wir hier nicht bei Zwischen Frühstück und Gänsebraten. Na ja, oder auch nicht bei beim Hase Cäsar wartet aus Christkind oder was bin ich schön. Ja. Den kennst du ja wieder nicht, ne? Nee. Hase Cäsar, ja. Nee. Mit dem bin ich ja groß geworden. Mit dem habe ich damals aus Christkind noch gewartet, ja. Ein Highlight möchte ich vorne wegnehmen, das findet ihr irgendwann in der Mitte der Sendung. Eine von Kathi geschriebene Hörspielgeschichte namens Katinka Knoblauch und der Zwiebelkuchen der Wahrheit. Ja. Also da solltet ihr mindestens dranbleiben. Ansonsten habe ich, glaube ich, aber auch in den Shownotes Timecodes vermerkt, dass ihr das gegebenenfalls auch weiterspringen könnt, wenn euch ein Beitrag nicht gefallen sollte. Aber lasst euch mal drauf ein. Es ist, wie gesagt, für euch so ein bisschen Warten aufs Christkind und ja. Ja, vertreibt euch die Zeit mit all den schönen Beiträgen, die wir bekommen haben. Genau. Macht euch eine schöne Zeit, macht euch einen Kakao dazu oder einen Glühwein oder was immer ihr mögt. Oder einen Glühkakao, wie wir neulich mal hatten. Oh ja, Glühkakao. Oh, da war Amaretto in meinem letzten Glühkakao. Egal. Konzentration. Wir übernehmen übrigens keine Hörschäden, die durch unseren Gesang hervorgerufen worden sind. Ihr wolltet, dass ich singe. Das möchte ich nochmal betonen. Schönen Gruß an Volker. Du besonders, du hast darauf bestanden, dass Kathi singt. Ja, also wer immer bei der Night of the Pots damals gesagt hat, so keine Beiträge schicken, damit Kathi singen muss. Ich singe jetzt trotzdem und ihr habt das jetzt davon. Und wie gesagt, Volker, du hast darauf bestanden. Ja, Volker. Keine hier Ansprüche. Und versuch gar nicht, erst es auf Ego zu schieben. Nee. Genau, ich wünsche euch auf jeden Fall, oder wir wünschen euch sehr viel Spaß und sehr viel Freude und Ja, wir hören uns am Ende der Sendung dann nochmal wieder. Genau. Genießt die Show. Oh, Weihnachtsshow. Oh, Weihnachtsshow. Wie lang ist deine Laufzeit? Wir sitzen hier den ganzen Tag, trinken Kakao mit Sahneschlag. Oh, Weihnachtsshow. Oh, Weihnachtsshow. Wie lang ist deine Laufzeit? Hallo, hier ist die Uli und natürlich möchte ich euch aus meinem Universum auch einen kurzen Beitrag zur Verkürzung der Wartezeit aufs Christkind senden. Und weil ich Gedichte sehr gerne mag, kommt gleich auch eins, und zwar von Heinz Erhardt. Aber zuerst möchte ich mich noch bei Bernd Krüger bedanken. Der stellt nämlich auf seiner Homepage www.piano-midi.de diese schönen Klavier-MP3s zur Verfügung, die sich so hervorragend zur Untermalung dieser Gedichte eignen und die man für genau solche Zwecke auch nach Namensnennung verwenden darf. Und ich wünsche euch jetzt schon mal ein wundervolles Weihnachtsfest, ganz tolle Feiertage mit allem, ja, was man sich eben so wünscht und was man haben möchte. So, und jetzt geht's los. Der Karpfen kocht, der Truthahn brät, man sitzt im engsten Kreise und singt vereint den ersten Vers manch wohl vertrauter Weise. Zum Beispiel, o du Fröhliche, vom Baum mit grünen Blättern und aus so manchem Augenpaar sieht man die Tränen klettern. Die Traurigkeit am Weihnachtsbaum ist völlig unverständlich. Man sollte lachen, fröhlich sein, denn er erschien doch endlich. Zu Ostern, da wird jubiliert, manch buntes Ei erworben, da lacht man gern, dabei ist er erst vorgestern gestorben. Eindrücke hier festhalten heute. Okay. Die Kathi und ich sind nämlich gerade auf dem Weihnachtsmarkt, wenn ihr uns gut hören könnt. Hallo! Es ist ein bisschen laut, viele Kinder unterwegs. Ja, und viele Leute mit Glühwein und so. Genau. Wir sind auf dem Feihingener. Feihinger? Ich sag das richtig, Feihinger, ne? Feihinger. Feihinger. Weihnachtsmarkt. Ne, nicht hier. So, wir laufen hier mal so durch. Genau. Hier gibt es Esskastanien. Ja. Das sieht sehr gut aus. Also zum Teil die gleichen Geschäfte, die auch sonst hier dann ihre Länder von dem Gemüseladen auch. Das ist von dem Gemüseladen, genau. Der macht auch immer ein bisschen was. Wir haben aber auch hier einen Stand der Adventskränze verkauft. Glühweinstände natürlich, wo es auch Krautschupfnudeln gibt. Was ist denn Krautschupfen? Schupfnudeln mit Weißkohl, angebraten in der Pfanne. Ach so, ja genau. Was ein Ame sagt, Krautschupfen. Ja gut. Ja. Kann auch drauf kommen. So, jetzt hier Glühwein, griechischer Schulverein. Ja, der verteilt Glühwein, ist natürlich klar. Ja. Mit Tzatziki. Ja, genau, dann so ein bisschen Kunsthandwerk auch, also das ist eher so das, was man hier auch findet. Ja. Sei es jetzt Schmuck oder Dekoration oder gestrickte Socken oder Stulpen oder sowas. Genau, das sind so die Sachen, die man hier so finden kann. Ist das jetzt nicht so ein Fress- und Sauf-Weihnachtsmarkt? Nicht ausschließlich, nee. Also kannst du auch, machen auch viele. Ist halt in so einem... also der Feihinger Markt ist so ein Karree, Gebäudekarree, innen ist eine Fläche und außen ringsrum ist eben auch schon mal und innen auch nochmal und innen ist mehr Fressheim. Es gibt ja übrigens, da gehen ja noch hin, einen sehr guten Senfstand. Senfstand? Also ob der so gut wird wie der Senf in Erfurt, glaube ich, mag ich halt so bezweifeln. Man kann da probieren. Ah, das ist aber sehr gut. Ich probiere gerne Senf. Ich mag Senf. Genau. Immer wenn man mal probieren kann, seid ihr meine Freunde. Und jetzt noch Pfannkuchen. Ja, genau. Also hier gibt es Waffeln. Es gibt Original Thüringer Bratwurst, die gar nicht so schlecht ist. Okay. Wir nehmen hier einen Stollen mit. Ja, jetzt? Nachher, wenn wir wieder gehen. Ja, dann muss ich ihn die ganze Zeit rumtragen. Wir haben nämlich Stollendefizit bei uns. Das kann man so sagen, oder? Es gibt auch Crepe. Querbeet. Also verhungern muss man hier nicht. Genau. So, jetzt Wollmützen und Schals. Genau. Eingemachte Sülze. Hier unten wird es schon wieder so ein bisschen weniger. Hier wird eine Posaune aufgebaut. Genau. Hier wird hier posauniert. Ja. Ja, hier wird der Weg auch ein bisschen breiter, deswegen scheint es so, als wäre es weniger, aber. Okay. Das bunkert sich ja alles, was so ein bisschen bei den Glühweinständen, habe ich den Eindruck. Genau. Das ist ja oft, ne? So ist es in der Tat. Genau. So. Hier ist ein sehr witziger, der hat relativ viele witzige Ideen für Adventskränze. Ich sehe zum Beispiel schon einen, wo Kaffeebecher diese. Mehrweg-Kaffeebecher. Ah ja, sehe ich gerade auch. Als Kerzenhalter verwendet werden quasi oder als vier Adventslichter. Die haben sehr schöne Sachen. Adventskranz to go. Genau. Sehr, sehr schöne Sachen, die durchaus auch einen stolzen Preis haben, aber das in der Regel auch wert sind, weil einfach echt viel Arbeit und Mühe reingeflossen ist und mag ich sehr gerne. Also mit so schönen Deko-Sachen, verschiedene Stile, naturbelassen, sehr glitzerig. Was das Herz begehrt. In Weiß, in Grün, Rot, in Gold. Genau. Und da kann man auch so einzelne Teile kaufen, wenn man seinen eigenen Adventskranz schmücken möchte. Ich hoffe, dass man uns gut verstehen kann, weil hier sind sehr viele andere Leute, die sehr, sehr freudig erregt sind und sich natürlich auch über den schönen Weihnachtsmarkt hier freuen. Ja. Was ja auch schön ist. Ist nicht ja so, wie auf, so wie auf der Kirmes, hätte ich jetzt fast gesagt, auf dem Basen. Nee, genau. Da war es nicht so. Genau, vorne ist auch gleich direkt dein Laden, wo du arbeitest, ne? Genau, der ist auch hier gleich um die Ecke. Meine Hand ist aber ganz schön kalt vom Halten. Ich halte es mal für eine Weile. Was wir hier vielleicht auch gleich noch hören werden, das ist immer ein schöner Anlass für die Kinder hier im Ort, ihre Leistungen aus der Musikschule zu präsentieren. Jetzt rede ich mal um, da baut gerade jemand seinen Notenständer auf. Das wird gleich schon interessant, da freue ich mich drauf. Genau. Dürfen wir dich fragen, was du für ein Instrument spielst? Trompete. Dürfen wir dich interviewen? Sind deine Eltern in der Nähe? Nein, dann dürfen wir nicht. Okay, schade. Alles klar. Viel Spaß, viel Erfolg. Ja. Wir freuen uns drauf, dich zu hören. Genau, Trompete. Also wenn ihr demnächst eine Trompete hört, ist das der Kleine. Irgendwo höre ich eine Tuba. Ja, da baut Tuba war das vorne auch eine Posaune. Eine Posaune, genau. Ja, ich bin nicht so gut im Instrumente erkennen. Genau. Tuba ist ein bisschen was größer als eine Posaune. Das sieht aus wie so ein umgestülpter Pelikan. Das ist das, wo ich mich reinsetzen kann, oder? Die Tuba? Nee, das ist eine Badewanne. So, okay. Aber hier mal weiter. Ja. Genau. Ja. Also es wechselt sich hier wirklich immer ab mit Fressen. Hier gibt es auch Langosch. Fressstände. Was ist denn Langosch? Das sind diese ungarischen Fladendinger, Hefefladendinger, die im Fett ausgebacken werden. Und dann kriegst du da Frischkäse drauf und Käse und sowas. Du hattest mich ja Fladendinger. So. Ja, mein Fehler. Aber wir haben auch nicht zum Mittag gegessen. Ich hatte so die Reste aus der Chipstüte. Genau. Also wir gucken jetzt auch gerade, wo wir was essen wollen. Weil wir es irgendwie so ein bisschen verplant haben heute mit dem Essen. Mhm. Wir sind da manchmal nicht so gut. Nee, manchmal nicht. Genau. Wie geht's hier, Disco? Die Kamera auch. Aber sehr weihnachtlich. Da war es ein bisschen heiß. Disco. Da muss ich wahrscheinlich einen kleinen zaghaften Schnitt einsetzen. Oh ja, bitte. Es gibt natürlich auch die obligatorischen Schals- und Mützenstände hier. Ja. Ich habe schon drei von gesehen irgendwie. Genau. Da gibt es Frühlingsrollen. Ja. Im Winter. Ja. Nochmal, ist das von den Sushi-Laden hier? Möglicherweise. Die Gesichter nicht kenne, nee. Okay, da nicht. Also hier ist auch auf der Ecke, hier da vorne ist der, glaube ich, ne? Ja, genau. Ein exzellenter Sushi-Laden. Ja. Und ansonsten gibt es hier auch also Holzschnitzen, Töpferei. Mhm. Ja, viel so schön weihnachtliches Deko-Zeugs und so kleine Geschenkchen-Ideen oder Wichtel-Ideen oder sowas, was dafür geeignet ist. Schlechte Witze gibt es hier auch. Harry trinkt nicht immer den Wein fort. Hat das vielleicht gehört? Also nicht nur bei uns im Podcast gibt es schlechte Witze, sondern auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Das sind schlechte Weihnachtswitze. So, hier gibt es einen Portemonnaie-Stand. Der ist auch, also Lederwaren, ne? Gürtel auch. Ja, aber ich brauche auch vielleicht mal irgendwann ein neues Portemonnaie. Möchtest du gucken? Ja, ich möchte gerne sehr gucken. Ich sehr gerne gucken. Okay. Genau die gleiche Art. Ich brauche schon so was Ähnliches, wie ich jetzt habe. So ein Reißverschluss? So ein, eher vorne, oder? Hätte ja, ich eher vorne. Und es gibt hier Hosenträger. Ja, Hosenträger. Ich stehe auf Hosenträger. Ich nicht so. Sieht aus wie Opi. Aber gesehen davon weiß ich immer nicht, ob die Hosenträger meine dicken Hosen und Bauch, weiß ich nicht so. Ja. Habe ich noch nicht ausprobiert. Die Ducktails hast du ja wegverschenkt. Die konnte ich ja nicht. Die habe nicht ich wegverschenkt, die hatte meine Mama aufbewahrt und jetzt für den Kleinen mitgebracht. Ja. Guck mal, das finde ich aber witzig, hier gibt es Hosenträger in Gelb mit so einer Skala mit so drauf, wie so ein Maßband. Das finde ich irgendwie witzig. Das kannst du auch von Laufberät anziehen, ach, die gibt es da nicht mehr, schade. Ah, Pech gehabt. So, und, Geldbeutel? Ja, nee, sieht nicht so gut aus. Okay, dann gucken wir noch woanders weiter. Genau. Weihnachtsmann mit einer Harmonika, mit einer, wie sagt man, Ziehharmonika? Ja. Quetschkommode. Quetschkommode. Quetschharmonika. Akkordeon. Akkordeon, das wurde auch nicht gesucht und nicht gefunden. Genau. So. So, hier ist der Stand, wo ich mir jedes Jahr so ein paar Zweige hole, um sie daheim in die Vase zu stellen und ein bisschen weihnachtlich zu schmücken. Und bis nächstes Jahr Weihnachten stehen zu lassen. Na, wenigstens bis Ostern. Muss sich ja lohnen. Ich habe ohne Scheiß noch nicht beim Aufräumen für den Kocherabend noch eine einzelne Tannennadel gefunden, die garantiert auch aus letztem Jahr kommt. Ja. Aber habe ich natürlich weggesaugt als pflichtbewusster Lebensgefährte. Aber mal ernsthaft, möchtest du einen echt grünen Adventskranz? Das riecht immer so gut, finde ich. Ja, müssen wir den jetzt kaufen? Können wir auch noch auf dem Rückweg machen. Ja, auf dem Rückweg. Alles klar. So, schauen wir mal. Hier kommen jetzt hauptsächlich noch so Fress- und Glühweinstände. Das gelbe Crepe mit Nutella. Nein, ich mach dieses Ungarische. Unterwäsche? Ja, das ist nicht Unterwäsche, Ungarische. Ungarische, ja, das ist Langosch, okay. Ja, Langosch hieß das. Genau, so. Hier ist der Fladen und gebacken und ungarisch gemerkt. Alles klar, ja, reicht ja auch. So. Hier gibt es auch so feine, handgemachtes Naturprodukte, Honig und ähnliches. Oh, Honig. Bienenkotze. Ja. Bienenkotze ist eigentlich. Ja. Genau, das ist jetzt noch so die Fressecke. Das heißt, wir können dann im Prinzip auch zum Inneren des Marktes gehen. Wir können uns aber auch erst einen Langosch holen, bevor wir da hingehen. Ja, ich habe großen Hunger. Dann machen wir an der Stelle eine Pause. Genau. Und hören uns dann später wieder. Und dann essen wir was. Genau. Ja. Njam, njam, njam, njam. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeresglänzen, heil'ges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. O du gnadenreiche Zeit. Ein Gedicht von Josef von Eichendorff. Ein Briefel ans Christkindl von Eva Maria Herrmann. Liebes Christkind, so wie jedes Jahr hat meine Mama gesagt, wenn ich nicht brav bin, dann kommt Christkindl heuer nicht. Aber bis jetzt ist trotzdem euer gekommen, obwohl ich ganz und gar nicht brav war. Am bravsten bin ich immer am Tag, bevor der Nikolaus kommt. Ein paar Tage vor Heiligabend und an meinem Geburtstag. Aber 5 Tage im Jahr reihen halt nicht aus, damit man wirklich sicher sein kann, ob es da kippst. Und drum habe ich mir gedacht, ich frage halt einfach nach. Und dabei kann ich auch gleich ein paar Sachen richtig stellen. Weil eigentlich kann ich ja die meiste Zeit nichts dafür, dass ich nicht so brav bin. Ich mache gar nichts und trotzdem habe ich nachher wieder was angestellt. So wie neulich. Da habe ich bloß beim Fenster rausgeschaut wollen. Aber wie ich auf den Tisch gestiegen bin, da ist die volle Kaffeekanne umgekippt und der ganze Letten hat sie über die weiße Tischdecken verteilt. Vor lauter Schreck bin ich dann schnell runtergesprungen. Dabei habe ich mir aber in einem damischen Fetzen verfangen und das ganze Geschirr mitsamt dem Kocher runtergerissen. Das war vielleicht eine Sauerei. Meine Mama ist schier ausgeflippt. Wo doch jeden Augenblick unsere Nachbarin aus dem 5. Stock kommen kann. Und das ist die größte Ratschen im ganzen Haus. Und wie es der Teufel will, da hat es auch schon klingelt. Derer, wenn du die Tür aufmachst, und das hat meine kleine Schwester sofort da, dann steht es ja schon mit einem Satz im Wohnzimmer. So schnell kannst du gar nicht schauen. Und mit einem Rundumblick, der bis unter das Sofa gelangt, da hat sie gleich einen Überblick über die Lage verschafft. Ja, um Himmels Willen, was ist denn da passiert, hat sie gerufen und dabei recht schadenfroh grinst. Meine Mama hat es kurz aufklärt, sich bei der Bissgurken vielmals entschuldigt und das Kaffeekränzchen erstmal verschoben. Ja, sie haben es nicht leicht. 4 Kinder. Und alles war das nicht so schlimm genug. Auch noch so wilde wie die Evi dabei. Nein, das Kind, da ist man gestraft damit. Auf das hin, da hat es meine Mutter dann schnellstens zur Tür ausgeschoben, bevor sie sich vergisst und sich dann ganz langsam zu mir umdreht. Mei, da bin ich aber schnell geworden. Aber am Ende, da wischt es mich doch immer und die Strafe bleibt nicht aus. Ein Wunder, dass ich heute überhaupt noch lebe. Dabei kannst du doch eigentlich ganz froh sein, dass ich nicht den ganzen Nachmittag mit dem damischen Weibsbild verbringen hat müssen. Weil vorher hat es nämlich nur gesagt, dass froh ist, wenn der Kaffeeklatsch endlich vorbei und die Ratschglattel wieder gegangen ist. Na bitte, da haben wir es doch schon. Hätte ich den Tisch nicht abgerannt, dann hätte es für ein paar Stunden der ihr Geschmatz aushalten müssen. Eigentlich war das also eine gute Tat. Und dass ich vorgestern in den Stadtbrunnen eingefallen bin. Das ist auch ganz ohne meine Schuld passiert. Wir sind wie immer schön ausstaffiert im Sonntagsstart auf dem Weg in die Kirche gewesen. Mein großer Bruder, meine große Schwester und ich. Unser Kleine, die muss noch nicht mit in die Kirche, die versteht das sowieso noch nicht. Ich verstehe zwar auch nicht alles, was der Pfarrer sagt, muss aber trotzdem hin. Und mein Bruder versteht nicht, warum er überhaupt hin muss. Bloß meine große Schwester, die ist immer ganz brav und macht alles, was man ihr sagt. Auf jeden Fall hat meine Mama nur zu den zwei gesagt, die sollen gut Obacht auf mich geben. Nicht, dass mir irgendwas passiert, sondern eher, damit ich nichts anstehe. Aber mein Bruder hat meine Schwester mit Schneebälle beschmissen und ich habe ihren Käufer. Und dann hat es bleckt und ist uns vorausgelaufen. Mein Bruder hat dann einen Späßel getroffen und so bin ich allein hinterher dackelt. Und wie wir am Stadtbrunnen vorbeilaufen, da habe ich gesehen, dass er ganz zugefroren war. Und am lustigsten war der eingefrorene Strahl von dem Pissmandel. Und da habe ich mir gedacht, den brich ich jetzt ab und schau, ob der anders schmeckt wie ein normaler Eiszapfen. Wie ich aber in den Brunnen eingestiegen bin, da bin ich ausgerutscht und mit dem Hintern aufs Eis geflogen. Da hat es dann laut gekracht und bevor ich geschaut habe, da bin ich ja schon im Wasser gesessen. Mein Bruder und sein Spätzle hätten sich vor lauter Lachen fast in die Hosen bieselt. Bloß meine Schwester, die gleich zurückgelaufen gekommen ist, hat mich ganz bäs angeschaut, am Kragen gepackt und aus dem Wasser gezogen. Wir sind dann gleich wieder heimgegangen und bis der wieder heim war, da war er genauso eingefroren wie das Mandel im Brunnen. Aber wenn man es mal genau überlegt, dann hat mein Bruder an dem Tag nicht in die Kirche gehen müssen und das hat ihn narrisch gefreut, weil er das nämlich eigentlich gar nicht mag. Also war das eigentlich auch eine gute Tat. Und wenn ich es recht bedenke, dann habe ich der ganzen Familie nur einen Gefallen da. Wie ich letzten Freitag die Geigen von meiner Schwester im Bettkasten versteckt habe, damit sie nicht üben kann, weil sie das anhört, als wenn man eine Katze auf den Schwanz aufsteigt. Freilich hätte ich es dabei im Geigenkasten lassen sollen, aber dann hätte es ja gleich gemerkt, dass es nicht da ist. Und so hat es es erst gespannt, wie es üben wollte. Das Geschrei, das war lustig. Weniger lustig war es dann, wie meine Mama mich beim Ohrwaschel gepackt hat, weil ihr das sofort klar war, wer da dahinter steckt. Also habe ich die Geigen aus dem Versteck rausholen müssen. Jetzt sind wir beim Eisstopfer von dem blöden Drum in den Bettkasten zwei Seiten gerissen gewesen und weil wir keinen Ersatz daheim gehabt haben, war das ganze Wochenende Ruhe. Also, wenn das keine gute Tat war. Du merkst also, eigentlich bin ich ein richtig braves Kind und mache nur gute Taten. Bloß kriegt meine Mama über einen falschen Hals. Aber du siehst es bestimmt genauso wie ich und darum bin ich mir ganz sicher, dass auch heuer wieder was unterm Christbaum für mich liegt. Gell? Deine Evi. PS. Und die Sache mit den schwarzen Fingertapper auf die frisch putzten Türen, das ist doch bloß eine Kleinigkeit, oder? Nochmal PS. Und dass meine kleine Schwester in Steckdosen eingelangt hat, das ist doch nicht meine Schuld. Das hätte man ja bloß nicht nachmachen brauchen oder zumindest neben der Eisenschraube, die ich ergeben habe. Ist doch klar, dass Arm da auch nicht sind. Letztes PS. Und dass das kurze Arm hat, da kann ich auch nichts dafür. Ich habe bloß gesagt, sie soll mal schauen, ob der Ofen noch warm ist. Meine Hand kann ich drüber halten, ohne dass ich, wie sie, meine ganze Bratzen auf die Herdplatten lege. Übrigens hat das richtig zischt und gestungen hat es auch, wie es das gemacht hat. Zum Schluss, jetzt kommt nichts mehr, weil vielleicht hat ja meine Mama noch nicht alles erzählt, was du nicht von selber mitgekriegt hast. Und da war ich ja schön blöd, wenn es dir verraten hat. Für die dann, bis Weihnachten. Ja, das war die Geschichte der Brüffel ins Christkindl von Eva Maria Herrmann. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen und wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und noch viel Spaß mit der NNN Podcast Weihnachtsgala. Euer Michael von couchpirat.de. Da geht noch was mit der Trompete, ne? Ja, aber guck mal, wie alt ist der? Lass den 10 sein. Ja, das ist schon in Ordnung. Ich kann gar nicht Trompete spielen. Na eben. Ich auch nicht. Mein Bruder konnte das mal. Er hat es mal gelernt. Ah, okay. Der war in einem Fanfarenorchester. Ah. Bei dem ich dachte, da könnte man auch Klavier spielen in einem Fanfarenzug. Ja. Ich sag da jetzt nichts zu. Nein. Mir fällt auch nichts ein. Nein. Es gibt auch diese Gitarre, also diese Umhängegitarre. Ja, ja. Verstärker hinten drauf und du hättest auch da Klavier spielen können, praktisch. Ja, ich dachte an so ein Flügelklavier, okay, weißt du? Ja, so ein Fahrradzug. Ja, ich hatte damals aber auch keine Idee, was ein Fanfare ist. Ich wusste nicht mehr, was eine Fanfare ist. Da. Ja, genau. Ja, und außerdem ist jetzt sein Instrument kalt, weil das ist ja was Schönes, finde ich, wenn es auf dem Weihnachtsmarkt auch wirklich kalt ist. Ne, das haben wir dieses Jahr. Also letztes Jahr hatten wir Weihnachtsmarkttage, da war es 15 Grad. Wir waren doch letztes Jahr gemeinsam auf dem Stuttgarter in der Innenstadt. Ja. Und da hat es ja geregnet und war auch nicht wirklich kalt. Nee, es war nicht kalt, es war nur össeliges Wetter, so mit Regen und allem. Wir haben auch da leckere Schokolade bekommen und sowas, aber ja. Wenn wir beide Knoblauch essen, geht das. Willst du lieber Knoblauchkäse sagen? Ich mag schon auch Knoblauch. Aber da ist keine Paprika dabei bei dem. Doch, da sind Paprika dabei. Da, Käse, ach nee, doch nicht. Ist nur Knoblauch, Schmand. Nee, das ist alles dazu. Knoblauch, Schmand, Käse, Paprika, Salz. Ach, das ist Spezial? Ja, das ist Spezial. Okay. Zwei Spezial. Wenn wir beide Knoblauch essen, ist es nicht so schlimm. Nee, dann ist gut. Dann machen wir Spezial. Genau. Mmh. Ganz romantisch. Ja. Ganz romantisch Knoblauch essen. Genau. Genau. Ja. Ja, es wird auch schon so ein bisschen dämmerig, das heißt, so die Beleuchtung kommt auch gut zum Tragen. Ich würde sagen, es ist dunkel, also dämmerig ist schon vorbei. Nee, ja, man sieht noch, was der Himmel eigentlich blau ist. Grau war er heute hauptsächlich. Ja. Ich mag jetzt auch nichts Süßes, also Nougat, Apfelmus, Zimt, nee. Zucker wäre mir zu süß. Ja. Das ist schon dann was Spezielles. Genau. Das Herz hat sich auch. Ja, zweimal. Also frittierte Fladen aus dem Fett, das sieht schon echt abgefahren aus. Mhm. Außerdem, ich finde es auch echt lecker. Also. Außerdem, dass man haben hier Nutella, wie es aussieht. Ja. Das schmeckt ja nicht mehr wie Nutella. Das ist ja, nee. Sich ja auf Nutella. Eben. Ui, da war gerade vor Augen mit der Note. Also, piu. Ja, das ist das kalte Instrument und die kalten Finger. Genau. So, es ist auch wirklich kalt. Also ich möchte bei dem Wetter nicht meine klammen, kalten, kleinen Fingerchen auf irgendwelche Instrumententasten legen müssen. Normalerweise gehe ich bei dem Wetter nicht mal raus. Das kann ich bestätigen. Wobei das auch relativ unabhängig vom Wetter ist. Das wollte ich gerade auch sagen. So. Ja, das war doch schön. Ich mag das so. Also so ein bisschen Trompetenmusik. Ja. Drum stand ja noch ein Mädchen, glaube ich, mit einem Instrument. Ja, und genau. Um ein Vater mit der Posaune, glaube ich. Genau. Oder, ja. Nee, vielleicht ist es auch der Musiklehrer aus der Schule. Das ist alles möglich. Ich finde das aber immer sehr schön, dass ich auf diesen kleinen Stadtteil Weihnachtsmärkten, also es ist ja nur ein Stadtteil Weihnachtsmarkt, der ist auch nur dieses erste Adventswochenende, mit dieser handgemachten Musik und nicht aus den Lautsprechern. Ja. Ja. Hallo, wir hätten gerne zweimal den herzhaften Spezial, bitte. Ich bin ja eigentlich auch nicht so ein großartiger Glühwein-Fan tatsächlich. Nee. Aber so auf dem Weihnachtsmarkt mag ich den schon. Also das ist ja abgefahren. Da gibt es ja leckere Sachen. Ich habe mal einen sehr guten weißen Glühwein, also aus Weißwein gemachten Glühwein bekommen. Der war super lecker. Du hattest letztes Jahr hier auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt irgendwas Schokolade mit Alkohol drin, ne? Heißt das war, glaube ich, Lumumba. Lumumba, also genau. Mit Rum, glaube ich, ist das. Genau, das fand ich auch lecker. Ja, das ist auch super. Ist ja auch... Wenn das so heiß ist, dann mag ich auch den Rumgeschmack sehr gerne. Ja. Ich würde ja, also die meisten Alkohol mag ich einfach nicht, weil der kalt einfach scheiße schmeckt. Das ist richtig. Ja. Absolut. Ich bin da tatsächlich auch bei. Also ich mag Feuerzangenbowle sehr gerne, weil die heiß ist. Ich mag gerne bei Erkältung tatsächlich auch dieses klassische Grog. Also ne, so ein Rum in heißem Wasser, einen Schluck und dann noch Zitrone oder Zucker dazu nach Bedarf. Das trinke ich auch gerne, aber so an sich so Wein, Alkohol ist jetzt auch nicht gemeint. Abgesehen von Waldmeister-Wodka. Aber der ist auch grün, da bin ich vorbelastet. Ja, hier gibt es ja keinen gut. Bei uns in Westfalen, in Münsterland gab es ja den von Marke vergessen, egal. Der war sehr viel besser, als den wir hier kriegen können. Ja, das stimmt. Möchtest du anfangen? Ja, du hast mehr Hunger als ich. Ich halte das Aufnahmeding sie. Eigentlich immer mehr Hunger als ich. Ja, außer ich komme nach Hause und habe lange nichts gegessen und du hast gerade eben erst was gegessen. Dann haben wir ungefähr gleich viel Hunger. Hey, das solltest du nicht machen. Oh, das kannst du ja rausschneiden. Mach was. Schnippschnapp. Schnippschnapp, nein. So, und so vom ersten Gefühl auf der Hand, was sagst du? Das ist scharf dabei. Ja? Oh, ja. Paprika halt. Ja. Also scharfe Paprika. Ja. Also Paprika. Edelsüßer, okay. Also Gewürzpaprika, nicht Paprika, Obst, Gemüse, Dings. Ja, das hatte ich jetzt gedacht, dass das so, also ist fast ja schon. Ja. Bitte. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier ohne die Langosch fallen zu lassen. Wir haben nur Langosch. Fass mal davon, also im Langosch statt nur Langosch. So. Ja. Du hast schon gebissen, ne? Ja, schon gebissen, ja. Muss aber noch heiß. Aber schnell ab. Das Paprika da drauf schmeckt so ein bisschen wie beim, beim halben Hähnchen. Bräuler, sag ich dazu. Ja. Aber ich komme auch aus dem Osten. Das stimmt. Und? Ja. Naja, schmeckt so, wie es aussieht. Sehr gut. Ja. Genau. Was sind Kohlenhydrate und Fett? Plus Käse? Käse sind Kohlenhydrate und Fett. Ja, Kohlenhydrate und Fett plus Käse. Also plus Kohlenhydrate und Fett. Nochmal, hoch zwei. Zeugnispapier. Fisch ist ein Gericht, das am besten an Weihnachten serviert wird. Altes klingonisches Sprichwort. Hallo liebe Nerd-Nerd-Nerd-Hörer, hier ist der Benny von den Spielkindern unter Supervision und ich habe eine unangenehme Angewohnheit, und zwar, wenn ich einen Gastbeitrag für einen fremden Podcast mache, dann lasse ich immer direkt die emotionalen Hosen runter und zeige in der Fremdenbude mal, was ich hab, / was ich nicht hab. Nee, aber irgendwie der Aufruf von Nerd-Nerd-Nerd hat mich an was sehr, sehr Persönliches erinnert, was ich hier gleich erzählen möchte, und deswegen auch der kleine Intro-Hint, dass es jetzt so ein bisschen kitschiger werden könnte. Wer also Bock hat auf eine mega lustige, unanstrengende Geschichte, sollte sich jetzt vielleicht nochmal kurz ein paar Spekulatius reinbrezeln gehen oder eben Glühwein oder Kinderpunsch nachtanken gehen und bei dem folgenden Beitrag weghören. Aber tatsächlich wurde ich einfach durch den Aufruf von Nerd Nerd Nerd daran erinnert, dass ich wie eigentlich die letzten Jahre waren, und möchte heute hier ein bisschen was Persönlicheres erzählen und hoffe, dass das in den Rahmen passt. Und ja, ich habe halt auch gepodcastet, um den Menschen was mitzugeben. Und ganz ehrlich, natürlich, wenn ich über Nerd-Sachen spreche, ist das so Herzblutthemen. Aber das ist tatsächlich was, worüber ich gleich rede, was mich sehr, sehr bewegt hat. Und ich hoffe, dass ich vielleicht auch noch jemanden da draußen irgendwie was mitgeben kann. Deswegen starten wir mit unserem kleinen, kitschigen Erzählungsgebäck, was ich heute für euch backen möchte. Und die erste Zutat ist natürlich nach einer wahren Begebenheit. Die zweite Zutat ist natürlich eine ganz wichtige Zutat für Weihnachten, und zwar eine ganze Prise Kindheit. Wer kennt es nicht mehr in seiner eigenen Weihnachtszeit, wie aufgeladen dieses Gefühl ist? Man hat 24 Türchen, die man aufreißt, nur um Weihnachten näher zu kommen. Wir haben früher aus so Katalogen Dinge ausgeschnitten, um dann eben einen Wunschzettel für den Weihnachtsmann zu basteln, der dann auf magische Weise verschwunden ist. Ich habe sehr, sehr lange an den Weihnachtsmann geglaubt. Und dann kommt irgendwann dieser Tag, also diese drei Tage eigentlich. Und meine Eltern sind sehr religiös, das heißt, wir waren in der Kirche. Aber sie hatten die gute Angewohnheit, dass man nicht erst essen musste und dann gab es Bescherung. Das heißt, die Kirche war das Einzige, was uns kleine materialistische Bratzen von unseren Geschenken getrennt hat. Das musste man durchstehen. Aber das war so, während die Vorweihnachtszeit schon krass war, war das so die Potenzierung der Spannung. Im schlimmsten Fall musste man noch ein Gedicht in der Kirche verkacken, aber dann hat man es eigentlich endlich gehabt. Wie schön diese Zeit war, also dieses magische Gefühl. Ich will es wirklich auch als magisch beschreiben. Ich konnte es manchmal nicht fassen, also so auch jetzt noch. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich meinen Geschenken entgegengefiebert habe und zum Beispiel die Lego Ritterburg aufgerissen habe und wie wahnsinnig krass dieses Gefühl war und eben, ja, auch wenn es jetzt sehr materialistisch klingt, aber auch wie bedeutungsvoll die Weihnachtszeit im Gesamten dann war, wie magisch dieser Abend war. Das Geschenk war sicherlich dann nur das i-Tüpfelchen als Kind, aber trotzdem so ein sehr zentraler Punkt. Aber wie fantastisch das ist. Naja, ich hoffe, ihr kennt das alles, dieses Gefühl auf jeden Fall, dass die Weihnachtszeit so emotional im Inneren brennt vor Spannung. Jedenfalls war das bei mir so in der Kindheit. Kommen wir zur dritten Zutat. Dem Gegenstück, dem Erwachsensein. Wer kennt es umgekehrt nicht? Ja, ich hoffe, dass ihr das nicht kennt. Bei mir ist es so, dass die Vorweihnachtszeit unfassbar stressig ist, wie bei vielen. Vor allem aber auch beruflich. Also, dass ich auch dieses Jahr wieder auf den Kalender geguckt habe und gedacht habe, ich fange wirklich gleich an zu weinen, weil ich einfach auch nicht mehr weiß, wann soll ich meine Aufgaben bewältigen. Und ich bin jemand, der seinen Beruf sehr, sehr gerne mag und der auch gerne arbeitet, aber es ist halt einfach, wirklich bei mir geht es schon fast ans Unmenschliche. Und dann ist dann auch das Kindheitsgefühl vollkommen weg. Es ist null Freude auf Weihnachten. Ich bin mir wirklich für jeden Menschen dankbar, der mir einfach einen Wunschzettel in die Hand drückt, den ich völlig emotionslos einfach irgendwo am besten per Mausklick kaufen kann, um die Zeit rumzubekommen, damit es auch wirklich nichts mit diesen Gefühlen zu tun hat. Wenn ich klar vorausschauend wäre, würde ich endlich mal daran denken, irgendwie schon im März die Weihnachtsgeschenke fürs nächste Jahr zu planen. Dann hätte ich dafür auch Ruhe und Zeit. Aber an und für sich ist diese ganze Zeit ein Durchgehetze ohne Ende. Sodass man manchmal am 24. ankommt und das Gefühl hat, es ist überhaupt nicht Weihnachten. Man sitzt dann da und denkt sich, ja, schön, dass wir zusammensitzen, aber es erinnert mich null mehr an dieses Fest, was ich in der Kindheit hatte. Also es ist jedenfalls bei mir so, dass es echt ein ganz, ganz krasses Gegenteil ist, dass ich nur noch ganz, ganz schwer in Weihnachten reinkomme, was mir auch so ein bisschen wehtut. Ja, und das führt mich jetzt auch gleich schon zum letzten Punkt, aber das war eben, als ich Nerd, Nerd, Nerd quasi den Aufruf bekommen hatte, hatte ich einen Tag vorher, dass man halt eben Weihnachtsbeiträge liefern kann, genau das. Ich habe meine To-Do-Liste geschrieben für die nächsten Wochen und war den Tränen nah. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe Nerd, Nerd, Nerd quasi den Twitter-Aufruf gelesen, dass man Weihnachtsbeiträge machen darf. Und da fiel mir ein, was eigentlich das Besondere für mich dieses Jahr an der Weihnachtszeit ist. Und habe dann Bock bekommen, das anderen Menschen zu erzählen. Und das führt mich zur letzten Zutat, die ich auch irgendwie in keiner Art und Weise mehr veralbern möchte. das sind für mich die letzten Jahre. Das Ding ist halt, dass ich unter Schmerzproblematik gelitten habe und zwar 2,5 Jahre lang ganz extrem. Das fing mit den Zähnen halt an, also Zahnschmerzen letztendlich, das was jeder Mensch kennt, hörte aber nicht mehr auf. Und wie gesagt, es fing ganz harmlos an, dann ging es auf einmal Monate, dann ging es auf einmal ein halbes Jahr und auf einmal merkte man, okay, es werden immer mehr Zähne, ich hatte auch zwischenzeitlich Zahnverlust und so richtig eine Ursache konnte keiner finden. Ja, am Anfang hat man halt mal so ein paar Ibuprofenchen eingeschmissen, die Schmerzmittelzahl wurde immer höher und auf einmal war man auch nicht mehr fähig, in diesen Jahren sein Leben so zu leben, wie das ging. Also es war ein sehr, sehr schleichender Prozess. Ich würde sagen, es hat mindestens ein halbes Jahr gedauert, bis mein Leben wirklich nicht mehr die Bahnen hatte, die es vorher hatte. Ich konnte zwar noch arbeiten gehen, aber wenn private Termine da waren, musste ich manchmal absagen vor Schmerzen. Abends, wenn ich mit meiner Frau irgendwie, weiß ich nicht, auf der Couch einen Film gucken wollte, ich musste einfach ins Bett, weil es nicht mehr ging. Und ja, so war es halt auch so. Die Medikamentendosis hat zugenommen und da rede ich nicht von jemandem, der sagt, boah, ich habe eine Ibu 800er genommen, sondern wirklich von krassen Dosen, auch Opiaten, so dass ich eine ganze Zeit lang auch noch hart unter Drogen war und dazu führt es auch so, dass man, die Leute können A, einem dann nicht helfen und B, ist man auch schon leicht an der Grenze, dass man, das wird auch aufs Gehirn geschoben. Vielleicht ist es ja der Stress. Sie haben ja sehr viel Stress, wie Sie sagen. Und naja, so ging es dann mehrere Jahre, insgesamt 2,5 Jahre, wirklich krasse Schmerzproblematik, letztes Jahr Weihnachten und davor das Jahr war es halt so, oder beziehungsweise davor das Jahr war es wirklich so extrem, dass ich einfach mitten im Weihnachtsfest im Familienessen aufgestanden bin, rausgegangen bin und weinend alleine durch die Nacht gelaufen bin, weil es mir einfach so beschissen ging. Dann kommen irgendwann so Fragen in den eigenen Kopf, werde ich jemals nochmal normal? Also irgendwann geht man eigentlich zum Arzt und denkt, man wird geheilt, aber auf einmal fragt man sich, ist das wirklich so? Und dann, klar, kommen existenzielle Zweifel, wenn man ernsthafte Schmerzen hat, wird es nicht ausbleiben, dass man irgendwann an den Punkt kommt und fragt, wie lange kann ich das? Mir ist es dann glücklicherweise sehr schnell gelungen, dagegen anzukämpfen und zu sagen, ich fokussiere das und werde mein Leben auch mit Schmerzen in den Griff bekommen. Naja, aber jeder Tag ist irgendwie die Hölle und irgendwie auch eine Qual. Also es ist nicht so, dass ich das irgendwie schönreden möchte, sondern jeder Tag ist einfach schwierig. Ich habe einfach einen wundervollen Menschen an meiner Seite, vielleicht hört ihr den auch noch heute hier in dem Podcast, meine Frau, die das so gut mit mir durchgestanden hat und auch dann meine widerlichen Seiten ertragen hat, weil sie manchmal meinen Frust abbekommen hat und da kann man einfach nur dankbar sein, wenn man so tolle Menschen an seiner Seite hat und deswegen ist es mir gelungen, wirklich durch diese 2 Jahre zu kommen und wie gesagt, das ist das Schöne, dass ich tatsächlich geschafft habe, diese Problematik zu überwinden, mir geht's wieder gut. Und daran hat mich halt auch dieser Nerd-Nerd-Nerd-Beitrag erinnert, wie schnell man wieder dabei ist, dass man in seinen Alltag verfällt, auf seine To-Do-Liste guckt, ein halbes Jahr später und in Tränen nahe ist, weil alles so stressig und so schnell ist. Statt dass man einfach irgendwie so einen Moment innehält und sieht, wie wundervoll das eigene Leben ist und wie schön jeder Tag ist. Und das klingt, wie gesagt, super kitschig, aber es ist halt so, als wenn man irgendwie eine Box voller M&Ms oder, weiß ich nicht, Bertis Bohnen, ich bin kein riesiger Harry Potter Fan, heißen die wirklich Bertis Bohnen, in verschiedensten Geschmackrichtungen hat und eine Tüte greift und jeden Tag irgendwie eine neue bekommt. Und man weiß auch einfach nicht, wie viel in dieser Tüte ist. So. Und wir sind oft dabei zu sagen, boah, das ist aber ein widerlicher Geschmack, statt irgendwie das Beste daraus zu machen, das Interessante daran zu schmecken, das Coole zu sehen und merken dabei gar nicht, wie wir diese Tüte leerfuttern, ohne das Alltägliche als geil zu genießen. Und das möchte ich einfach auch jedem nochmal irgendwie so ans Herz legen. Natürlich braucht man da seine eigene Erfahrung, muss seine eigenen Wege gehen, aber das hat mir nochmal klar gemacht, dass ich das, also der Tweet ist mir so klar geworden, was das Besondere für mich an dieser Weihnachtszeit ist, dass es für mich das erste Jahr ist, wo es mir wesentlich besser geht. Ich habe zwar im Moment noch Rückschritte, aber es geht mir so viel besser, wenn ich das in den letzten Jahren vergleiche und wie dankbar ich dafür sein kann, jetzt an Weihnachten anzukommen und das Fest dieses Jahr vielleicht auch mal genießen zu können. Und man vergisst das dann so sehr in seinem Alltag, dass man irgendwie wieder über die normalen Sachen grämt, dass man da gar nicht glücklich nach vorne guckt. Und natürlich hilft das jetzt nicht jedem. Vielleicht gibt's auch jemand, ich hoffe und wünsche, dass es den nicht gibt unter den Hörern, aber der genau da steht, wo ich vor 2 Jahren stand. Aber dann wünsche ich dir einfach, dass du Kraft findest, durchzuhalten, die guten Dinge zu fokussieren und vielleicht hilft es dir ja auch zu wissen, dass es jemand gibt, der diesen Weg gegangen ist oder ähnliche Wege oder andere schwere Wege und tatsächlich auch mal irgendwo an einer Raststätte oder am Ende angekommen ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich das einfach jedem von euch Hörern, dass ihr in Ruhe in der Weihnachtszeit jetzt ankommt, beziehungsweise auch an Weihnachten und das Schöne im Leben fokussieren könnt. Mann, Mann, Mann, wenn man mich bittet, eine Geschichte zu Weihnachten zu erzählen, ist das etwa so freudig und unterhaltsam, wie wenn man Kate aus Gremlins bittet. Aber nun gut, ich hoffe trotzdem, dass es irgendjemandem gefallen hat und dass er vielleicht auch ein bisschen was daran finden konnte, weil es letztendlich dann doch sehr persönlich war, was ich hier versuche, so ein bisschen unter Leichtfertigkeit wegzuwischen. Und ich hoffe doch, wie gesagt, dass jemand irgendwie auch, ich will nicht sagen, seine Freude dran gefunden hat, aber zumindest irgendwo etwas, was er sich emotional mitnehmen konnte. So, ich möchte mich noch ganz, ganz herzlich bei dem Nerd und bei der Kati bedanken, dass ich hier einen Gastbeitrag machen durfte und möchte mich natürlich auch bei allen, die zugehört haben, jetzt verabschieden und werde das mit den Worten tun, weil ich finde, nichts anderes passt zu meinem kitschigen Beitrag, die bei uns in der Familie erst eigentlich am ersten Weihnachtstag gesagt werden. Aber wie gesagt, passend zu meinem Beitrag muss es einfach sein. Daher nun alles Gute und vor allem fröhliche Weihnachten. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur balde, ruhest du auch. Johann Wolfgang von Goethe. Also ich werde bestimmt irgendwann nochmal was essen müssen. Ja. Vermutlich auch heute, aber ja. Im Moment sieht es ganz gut aus. Jetzt sind wir im inneren Bereich. Hier wird es noch ein bisschen lauter in der Regel. Habe ich auch das Gefühl gerade, ja. Ja. Hier ist in der Mitte vom Markt so eine kleine Bühne, wo dann auch immer mal wieder so Weihnachtskonzerte und sowas stattfinden. Genau, und ansonsten auch viele Fressstände, viele Wohltätigkeitsstände auch von solchen UNICEF-Organisationen und ähnlichen. Und viele Vereine haben hier, betreuen hier Stände. Und das sind dann eben in aller Regel so die Fressstände, ja, die die Vereine machen mit Glühwein und ähnlichem. Hier gäbe es dann auch noch große Burger. Hättest du nicht eben sagen können? Ja. Jetzt kriegst du den Burger wahrscheinlich nicht mehr rein. Zumindest ist es nicht akut. Naja, wir gucken noch mal rum. Genau. Wir brauchen ja bestimmt so 10 Minuten, bis wir wieder hier sind. Das stimmt. Ah, jetzt schon wieder vorbei. Nee, der geht da oben noch weiter. Wir sind in der Einrichtung. Also da, wo wir durchgekommen sind, weil die Einrichtung da oben ist nochmal. Da ist auch so ein kleines Karussell und so. Müssen wir erst da die Treppe runter. Ich muss da vorne zum Geländer, sonst falle ich runter. Das will ich nicht. Oh, jetzt ist aber die Musik schön. Ja. La, la, la, la. Ach, guck an. Müssen wir jetzt die Band dirigieren wie Mr. Bean damals? Ja. Laut drehen. Leiser drehen. Ja. Das ist für mich, das ist ein schöner Weihnachtsmarkt für mich. Ja. Da wo auch die Musik zu hören ist und alles. Genau. Nee, also das finde ich auch tatsächlich diese mittlerweile ja Standard gewordene Dauerbeschallung aus Boxen auf den anderen Weihnachtsmärkten. Ja, da läuft irgendwelche Schlagermusik, die eben auf der Kirmes auch läuft. Genau. Wo ich denke, warum gehe ich denn da noch hin? Da steht dann eben ein so ein Kinderkarussell, bei uns in Rheine war das ja so. Ja. Da steht ein Kinderkarussell, was die Musikbeschallung für den ganzen Weihnachtsmann macht, yes. Weihnachtsmarkt machen konnte. Weil der Weihnachtsmarkt halt auch einfach ganz klein war, ne? Genau. Ja, also es ist halt schon, das mag ich hier in dem auch. Also auf dem Stuttgart, da hat man auch diese Beschallung aus Boxen. Aus dem Erfurter, wo ich herkomme, da ist zumindest die Weihnachtsmusik noch aufgelegt. Also man hat so diese Klassiker mit, weiß ich nicht, Stille Nacht, Heilige Nacht. Yes, Christmas, I get my heart. Ja, das auch manchmal. Das auch manchmal. Genau, aber so diese beat-untermalte Dauerbeschallung, weiß ich nicht, ist halt nicht Kirmes, ne? Also nee, eben. Weihnachten mag es nicht Kirmes und ich glaube, das verwechseln halt die Städte oft, die Gemeinden, die Kommunen. Ja. Genau. Die riecht's lecker. Ja. So nach Fleisch. Könnte der Schweinesteak und Currywurst und Bratwurststand sein. Meinst du? Nee. Das ist der Süßigkeitenstand, der so nach Fleisch riecht. Das glaube ich nämlich auch. Nicht? Ja. So. So Gewürz? Genau, Gewürze und Tee. Ein mysteriöses so. Dunkles Zelt. Da wird dir die Zukunft vorhergesagt. Oder Dr. Abdu Nachtigallas Schubladenorakel ist da drin. Genau. Ja. Ach, hier ist auch noch so Sushi-Bar. Das ist ja gut zu wissen. Ja. Das ist neu wahrscheinlich. Ja. Also so neu, dass wir hier noch nicht gegessen haben. Richtig. Oh, da gibt es auch noch mal Portemonnaies. Willst du noch mal einen Blick drauf werfen? Ich möchte noch mal einen Blick drauf werfen auf die Portemonnaies. Sehr gut. Schon noch mal einen Blick auf die Portemonnaies. Die jungen Kollegen hier bei Pech. So. Das sind aber irgendwie die gleichen wie eben. Ich mag eigentlich gerne wieder sowas haben wie ich jetzt. Ich das schon schick finde. Ja, das ist viel zu viel. Ja, das, so das geht ja nicht in meine Hosentasche. Das ist ja irgendwie, muss ich anbauen in meiner Hose. Sowas? Das ist schon eher. Zwei einzelne Fächer drin. Du hast lieber nochmal extra, ne? Führerschein habe ich nicht. Nein. Ja, nee, das ist auch ein bisschen too much. Okay. Nee, dann wird es wahrscheinlich hier auch nichts werden, leider. Nee, ich denke auch, leider. Okay. Gut. Vielleicht haben wir in Stuttgart im Zentrum noch mal ein bisschen mehr ja, Glück. Ja, da gibt es noch mehr solche Stände auch. Ja. So. Ja. So. Und das Recht, es ist durchaus kalt. Das ist durchaus Weihnachtsmarktwetter. Das ist ganz schön. Das trägt auch zur Stimmung. Das ist so dieses Wochenende. Jetzt am 2. Dezember sind wir heute. Ja. Ja. Ja, das ist halt tatsächlich so ein bisschen das, finde ich, was dazugehört eben, dass so. Das ist so ein bisschen viel, es ist alles so eine kleine Atemwolke vorm Gesicht haben. Ja. Der Kinderwagen von der Person, die hinter dir herfährt. In den Hacken. Den Hundi. Ja. Hier gibt es auch eine Stolle. Ja, Stolle. Stolle? Ihr sagt Stolle. Und da ist der Senfstand. Komm, wir gehen mal zu dem Senfstand. Oh, der Senfstand kann man probieren, habe ich gehört. Ja. Jetzt hier in Teil 3. Die Senfverkostung. Genau, also es gibt Soßen und Essige und. Dips und reichlich Brot, wo man das drauf probieren könnte. Okay. Hier ist ein Brotaufstrich. Mhm. Aprikosen-Senf-Dip. Das ist doch für mich. Das wird doch sein. Tu mir doch mal so ein bisschen, ich habe ja das Aufnahmegerät. Ja, ja, ich kümmere mich um dich, mein Hase. Senf. Da drauf, das andere sieht nicht so aus, als würde es noch gut halten. Nein, ich will das da probieren. Das ist sehr süß. Mhm. Mir auch ein bisschen zu scharf. Mhm. Dann biete ich dir den Chili-Senf gar nicht an. Was? Nein, bitte. Gut. Probier mal das dann noch. Mal so rum. Ich bin ja nicht so schärferesistent. Was haben wir denn hier? Mango-Limette. Ich assistiere. Nicht so viel? Wer weiß, wie scharf das ist, Schatz. Aber das ist Brotaufstrich, das ist gar nicht sein. Also in deiner Welt sind Brotaufstrich alle nicht scharf. Naja, nicht senfscharf zumindest. Ja, der so, kommt Tomate, Basilikum gibt es auch. Und so der ist schon ordentlich scharf für die Menschen. Der ist so scharf. Ne? Das schmeckt wie Tomatenmus. Ich finde den auch nicht scharf. Ja. Probier mal. Ja, ein bisschen wie die Tomatensoße auf der Pizza. Da gibt es Apfelsenf. Möchtest du Apfelsenf probieren? Apfelsenf. German, yeah. But it's because Dutch is the same. Dutch is not a known language. It's a mixture of German, English. Apfelsenf. Kannst du mal einen mitnehmen? Mm. Da fehlt mir tatsächlich ein bisschen Schärfe. Das ist ein bisschen surreal gerade, aber der ist nicht so scharf. Also das ist ein bisschen so... Hm. Da wartest du auf den Kick und der kommt nicht. Was ist denn dieses das rote Beete hier? Das magentafarbene? Das ist Erdbeer-Meerrettich. Nee, das hier. Ach, das da. Meerrettich-Rote-Beete-Dip. Na guck. Meerrettich klingt auch scharf. Mhm. Dürfte es ein bisschen rein. Mhm. Aber echt eine hübsche Farbe. Ja, ne, so ein bisschen Magenta. So. Ja, also wirklich. So wie, so wie Haarfarbe, Färbemittel. Genau. Das ist ziemlich lecker, ne? Das ist richtig gut. Mhm. Ist aber auch scharf. Ich bin ja nicht so schärferesistent, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ne? Ja, hast du. Wie wir bei Freunden von uns gewesen sind und ich einfach so lebensmüde in so eine Chili gebissen habe. Wir haben auch noch Orangensenf und Preiselbeersenf. Preiselbeersenf. Preiselbeersenf? Wir könnten ja genauso wie der Käsekeller einen Senf-Podcast aufmachen. Genau. Brauchen wir mal einen Sponsor. Ja. Ich kenne da eine Senfmühle in Thüringen. Was war das jetzt? Das war der Preiselbeersenf. Hm. Schmeckt nach Preiselbeersoße, aber nicht wirklich nach Senf. Muss ich auch mal probieren. Also Apfel war auch so ein bisschen nur Apfel. Ja. Mit dem kriegt ihr auch ein bisschen die Schärfe. Und bist schwer zufriedenzustellen, Mensch hat. Na, wenn ich Senf esse, möchte ich schon eine gewisse Schärfe haben. Das darf halt nicht so scharf sein, dass ich von dem, was ich esse, nichts mehr schmecke. Also das ist schon so ein. Also Senf ist schon eine Gratwanderung. Und da ich eh nicht so schärferesistent bin, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Ich habe eine Ultimative für dich zum Probieren. Wasabi Meretich. Das klingt gefährlich. Das klingt wie weißer Schimmel. Ja, ja. Scharf, scharf. Ich hätte noch Honigsenf, Balsamico und Curry-Senf. Na, Honigsenf haben wir ja noch zu Hause aus Erfurt, ne? Ja. Orangensenf. Hast du den mal probiert? Orangensenf. Obwohl, den haben wir, glaube ich, auch in Erfurt schon probiert. Da gibt es nämlich einen kleinen Senfladen, wo du so für 7 Euro so ein richtig schönes Glas bekommst. Also Steingutbecher. Ja. Genau. Was war Honigsenf? Das war Orangensenf. Honigsenf hätte ich auch noch. Ja. Zum Vergleich? Ja. Das ist mir schlecht. Ja. Schon kommt. Vielleicht passt der Burger wirklich nicht mehr rein, ne? Ja. Ja, aber nee, auch nicht. Okay. Aber wenigstens habe ich keinen Knoblauchgeschmack mehr von dem Langkuss im Mund. Langkuss. Ein Chili-Dip im Angebot. Nein, kein Chili. Ich habe hier Bärlauch-Dip. Okay. Natürlich. Naja, schmeckt wie Bärlauch-Pesto. Okay, ich probiere mal das Birnen-Chili-Ding. Man darf es gar nicht so laut sagen, aber wenn man hungrig ist, kann man hier auch hingehen. Mhm. Warum haben wir denn Geld für uns Essen bezahlt? Nein, ist ja Quatsch. Also wirklich was gefunden, was ich jetzt mitnehmen würde, habe ich auch noch nicht. Mhm. Also Stichproben, wenn ich alles durchprobierst, kommst du mit einer Magenverstimmung raus. Aber, willst du mal Feigensenf testen? Feigensenf? Das ist die große Nerd-Senf-Verkostung. Ich habe letztes Jahr meinem Onkel einen von den Senfen geschenkt. Ich weiß bloß nicht mehr, welcher das war. Welcher Onkel oder welcher? Nee, der Onkel weiß ich nicht, der Senf weiß ich nicht mehr. Auch nicht so also eher so eine Grillsoße, keine Ahnung. Das ist der Birnensenf. Birnensenf. Wir probieren das auch nochmal. Aber ab nächste Woche wird es besser. Ich glaube, ich habe den Birnensenf verschenkt, weil ich den echt lecker fand. Ja. Es schmeckt alles so ein bisschen nach Grillsoße. Wenn du irgendwie hängt, dann dein Puten spielt, sowas im Rüffel auch nichts schmeckt. Und noch irgendwie mit Grillsoße aufpimpen muss. Also, ich will es ja gar nicht zu laut sagen, aber sowas, was mich jetzt so wirklich gekickt hat, habe ich jetzt nicht richtig gefunden. Schade. Also, ich fand letztes Jahr auch ein Ticken leckerer, muss ich sagen. Hm. Ja. Aber gut. Und es gibt 4 Cent. Wollen wir nochmal verraten, wie die Firma heißt, wenn ich so ein bisschen Werbung machen? Bernhard Wiedemeyer KGK ist das hier. So, haben wir unseren Werbeauftrag hier auch erfüllt. Nee, muss ich sagen. Muss ich sagen, weiß ich nichts dabei. Also im Glas habe ich noch Biersenf gesehen. Ich meine, der war auch sehr lecker gewesen, aber ich sehe keinen zum Test. Okay, ja. Ja. Wir können sonst auch, wenn wir hier alles gesehen haben, uns in die Bahn setzen und Richtung Mitte fahren, wollen wir noch eine Hose für mich kaufen. Ja. Und dann nochmal vielleicht so einen kleinen Schlenker machen über den Stuttgarter. Das ist eine gute Idee. Genau. Dann lass uns das doch machen. Gut. La la la la la la la la la la la. Oh ja, jetzt einen schön heißen Kakao. Hast du die Kerzen vom Adventskranz schon angezündet? Jo, das mache ich gleich. Und dann machen wir aber das andere Licht aus, ne? Wollen wir einen Weihnachtsfilm gucken? Oh ja, oh ja. Wie wär's mit Stirb langsam? Oder Lethal Weapon. Kevin allein zu Haus. Oh ja, gut. Wollen wir die frisch gebackenen Weihnachtskekse essen oder wollen wir gucken, ob wir noch Dominosteine oder Baumstämme haben? Ego? Ego, was ist los? Siehst du das? Was? Guck mal da. Oh mein Gott. Es sind Hörer. Und die gucken auf den Podcatcher. Was machen wir jetzt? Das sind gar nicht unsere Hörer. Ich glaube, das sind die Hörer vom Steffen. Was erwarten die jetzt von uns? Keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen zu Wir hassen Weihnachten. Wir werden euch jetzt in kurzen Schritten erzählen, warum wir Weihnachten hassen und warum ihr es auch hassen solltet. Was war denn das für eine blöde Idee? Wir hassen doch gar nicht Weihnachten. Ja Mann, entschuldige, ich habe improvisiert. Was machen wir denn jetzt? Ich denke, wir schieben das Ganze erstmal auf unseren Außenreporter. Okay. Hören Sie hierzu erstmal einen Beitrag unseres Außenreporters. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich befinde mich hier im heimischen Aldi. Wir haben etwa Ende September und es liegen schon Weihnachtssachen aus. Und wir fragen uns hier alle, was soll das? Wir haben noch so viel Zeit bis Weihnachten. Können Sie mal Platz machen? Ich kann hier gar nicht sehen, was im Regal steht. Entschuldigen Sie mal bitte, junge Frau, ich mache hier eine Reportage. Kann ich Sie vielleicht dazu befragen, was Sie davon halten, dass wir September haben und wir haben die Regale voller Weihnachtssachen? Ja, wissen Sie, da haben Sie recht. Das ist eine Frechheit. Warum gibt's noch keine Ostersachen zu kaufen? Ich gebe zurück ins Studio. Wir sind schon wieder dran. Ach, verdammt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, sehen Sie, so sieht das nämlich aus mit Weihnachten. Da geht's doch schon los. Und es gibt noch ganz viele andere Sachen, die Weihnachten so schlimm machen. Ja, und was? Na, verdammt. Das Geschenke einpacken zum Beispiel. So, das muss ich jetzt also darüber falten und jetzt den Tesafilm und oh, es rutscht immer wieder ab. Also nochmal darüber falten und darüber und ah, blöd. Ja, stimmt. Geschenke einpacken ist wirklich blöd. Und da geht es wieder los mit dem Weihnachtslieder singen. Oh, Weihnachtslieder. Da kenne ich die Texte mal gar nicht so richtig. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir, oh du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende, leise rieselt der Schnee, still und stumm liegt der. Ah, jetzt! O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Treu. Nein, die sind grün. Nein, die sind treu, weil die auch nicht nur zur Sommerzeit. Nein, das ist grün. Die grünen nicht nur zur Sommerzeit. Treu. Grün. Treu. Grün. Aber das Allerallerschlimmste. Das sind die Weihnachtsgedichte. Ich konnte mir nie ein Weihnachtsgedicht merken. Ich auch nicht. Stell dir mal vor, wir müssten spontan eins schreiben. Ich trage jetzt ein Weihnachtsgedicht vor. Dem Nerd Nerd Nerd von Volker B. aus L an der E. Aus hohlem weihnachtlichen Zwang setz ich mich hier ans Dichten ran. Ich tu das hier für einen Freund, das ganz alleine, nicht zu neunt. Er macht zu Weihnachten eine Gala. Meine Reime werden immer schmaler. Ein 16-Zeiler ist mein Ziel. Mag nicht schlimm klingen, mir ist zu viel. Geschenke, Lichter, Weihnachtsschmuck. Mich setzt das alles unter Druck. Gerade Kinder sollen jetzt glücklich sein. Mir fällt dafür nur leider nichts ein. Wir alle sind hier total verstört. Sagt's nur nicht Steffen, dem Nerd, Nerd, Nerd. Sein Weihnachten soll besinnlich sein. Hey, das war jetzt doch ein guter Reim. Aber Weihnachtsgedichte können auch schön sein. Ja, wenn man sie nicht gerade selber schreiben muss. Und eigentlich sind eingepackte Geschenke doch ganz toll. Das Auspacken auch. Das Thema "Wir hassen Weihnachten" war echt blöd von dir gewählt. Du weißt ganz genau, dass wir Weihnachten nicht hassen. Also ja gut, wir geben's zu. Wir lieben Weihnachten. Und wir hoffen, dass ihr alle Weihnachten auch liebt. Liebe Hörerinnen und Hörer sowie alle Mitwirkenden vom Podcast mit dem Nerd. Ganz besonders natürlich Kathi und dem Steffen selbst. Ich wünsche euch allen ein wirklich frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Selbstgesprächler. Euer Ego. Nein, Selbstgesprächler. Ego. Die Nerd, Nerd, Nerd Märchenstunde. Knoblauch und der Zwiebelkuchen der Wahrheit. Hinter der großen Obstwiese und ein Stück den Bach entlang in Richtung Kräuterhain, nicht weit vom Gartenhäuschen meiner Oma, lebt die kleine Hexe Katinka Knoblauch. Sie wohnt zwischen den Wurzeln einer alten Buche. Den Eingang hat sie mit schönem grünem Moos getarnt. Und aus einem der Astlöcher des alten Baumes ragt, wenn man ganz genau hinsieht, der kleine Schornstein ihres Ofens. Aus dem qualmt und raucht es immer ein bisschen und duftet verführerisch. Denn Katinka Knoblauch backt und kocht für ihr Leben gern. Heute koch ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich mir den Hexenkochpokal. Wurzelsaft und Nussschalenschleim. Der Kuchen muss sehr lecker sein. Falls es ihr noch nicht erraten habt, Katinka Knoblauch gehört zu den guten Hexen, zu den freundlichen Geistern und Kräutergärtnerinnen, die ungesehen und ungehört von den Menschen durch den Wald huschen und alles hübsch in Unordnung halten, wie es sich für so einen richtigen Wald gehört. Auf den ersten Blick unterscheidet sich Katinka Knoblauch nicht von den anderen Feld-, Wald- und Wiesenhexen. Aber es gibt doch zwei Dinge, die ihr über sie wissen solltet. Das erste, was ihr wissen solltet, ist, dass Katinka Knoblauch in allem immer höchstens die zweitbeste war. Auf der Hexenschule war sie die viertbeste in Kräuterwissen, die zweitbeste im Wurzelklettern und die drittbeste im Kesselschlagen. Ihr Wurzelhöhlenhäuschen war das zweitschönste im Wald, ihre Pilzsuppe war zusammen mit der von Henrike Hirtentäschel die drittbeste und von allen Hexen rund um das Dörfchen, in dem meine Oma lebt, war sie die fünftschnellste Läuferin. Aber in ihrem ganzen Leben war Katinka noch nie in irgendwas die erste oder beste gewesen. Oh je, bestimmt kocht Frau Fliegenpilz von nebenan wieder ihre Zwiebelsuppe. Das zweite Besondere an Katinka ist, dass sie schrecklich allergisch auf Zwiebeln reagiert. Oh, jetzt bloß keine Niesattacke wie vor 2 Wochen. Ich muss mich doch auf den Hexenkochkongress vorbereiten. Schon seit Jahren trat sie bei dem großen Hexenkochkongress an, aber jedes Mal war etwas schiefgegangen. Im ersten Jahr hatte sie sich den Termin falsch in den Kalender eingetragen. Im 11. Jahr war sie auf dem Weg zum Kochplatz über ein Grasbüschel gestolpert und hatte sich den Rührarm verstaucht. Im 23. Jahr wurde der Kochkongress ganz abgesagt, weil ein Platzregen alle Feuerstellen gelöscht hatte und keine der Hexen etwas kochen konnte. Im 42. Jahr hatte sie versehentlich den Kessel mit dem Loch im Boden benutzt und der ganze schöne Kräutersud war in den Waldboden gesickert. Im 50. Jahr hatte sie tatsächlich gekocht und war mit ihrem Pilzauflauf auch sehr zufrieden gewesen. Aber als sie ihn zum Tisch der Hexenessen-Test-Ess-Hexen trug, stolperte eine andere Hexe gegen Katinka. Beide fielen die Aufläufe zu Boden und sie standen mit leeren Händen da. So war das Jahr um Jahr gegangen. Dieses Mal, das hatte Katinka sich fest vorgenommen, würde nichts schiefgehen. Sie hatte alle alten Kochutensilien ausgemustert, war den Weg zum Kochplatz immer und immer wieder abgegangen und kannte jeden Stein und jede Wurzel. Sie hatte alle Grundrezepte für Hexengebräue und Kochereien auswendig gelernt und sicherheitshalber 3-mal die Fingernägel gebürstet. Heute war ihr großer Tag. So, Topf, Kelle, Messerset, Schürze, was noch? Die Auflaufform, das Schneidbrett, den Schleifstein, meinen goldenen Glücksmaikäfer auf jeden Fall. Was noch? Ah, meinen Eichelhut, den darf ich nicht vergessen. Oh, das Bündel ist dies Jahr ganz schön schwer. Aber wer die Arbeit und Anstrengung scheut, hat den ersten Platz nicht verdient, Katinka. Also los, nicht jammern, singen und auf zum Kochplatz. Morgen Moos, Kastanien, Kraut, ich rühre in dem Kessel laut. Pilze, Nüsse, Blätter, Brei schaffe ich im Nu herbei. Eicheln, Äckern, Tannen, Zapfen, Wurzel, Zweig und Rindensaft. Ich bring alles auf den Tisch mit und ohne Hexenkraft. An deiner Stelle würde ich gleich wieder umdrehen, Kalinka. Dieses Jahr ist der Kochkongress einfach nicht das Richtige für dich. Glaub mir, du kannst sowieso nichts abliefern. Oha, wenn das nicht Ludmilla Lakritz ist. Sie wohnt in einem verlassenen Eulennest hoch über den anderen Hexenhäusern im Wald. Katinka und Ludmilla sind zusammen in die Hexenschule gegangen und sie begegnen sich jedes Jahr wieder beim Hexenkochkongress. Denn Ludmilla meldet sich immer freiwillig als Helferin. Obwohl sie überhaupt nicht gerne kocht. Denk ruhig, was du willst, Ludmilla. Ich werde kochen und ich werde etwas abliefern. Und dieses Jahr werde ich den Kochkongress auch gewinnen. Gewinnen? Ha! Die Test-S-Hexen haben festgelegt, was heute von den Teilnehmerinnen zubereitet werden soll. Das wird nichts mit dem Kochkongress für dich. Aber bitte, geh ruhig hin und blamier dich, wenn du nicht auf mich hören willst. Ganz ruhig, Katinka, ganz ruhig. Ludmilla will dich nur nervös machen. Du packst das. Also los, hör auf, rumzutrödeln und ab zum Kochplatz. Es gibt schließlich kein Rezept, auf das ich nicht vorbereitet bin. Beim großen Hexenkochkongress treffen sich jedes Jahr fast alle Hexen aus der Gegend. Und es ist immer ein großes Hallo und Heda und wie geht's und was macht der Garten und all diese Dinge, über die man sich mit alten Bekannten unterhält, wenn man sich ein ganzes Jahr lang nicht gesehen hat. Schon seit dem Morgengrauen treffen immer mehr Hexen ein, um bei dem Spektakel zuzusehen oder mitzumachen und am Ende vielleicht auch ein paar der Leckereien abzubekommen. Hallo, wie geht's? Ah, Trixa, wie schön, dich zu sehen. Oh, hallo, Melisandre. Machst du auch wieder mit? Gutes Gelingen. Guten Tag, Frau Immergrün. Ja, danke. Dir auch viel Erfolg. Grüßt euch. Wie schön, euch zu sehen. Wir müssen nachher unbedingt zusammen ein Wurzelbier trinken. Ich komme nachher zu dir. Ich muss mich noch anmelden und meinen Kochplatz finden. Katinka Knoblauch, ich möchte am Kochkongress teilnehmen. Ich bin 157 Jahre alt und Linksrührerin, wohnhaft in der Wurzelhöhle Alte Buche. Dies ist meine 58. Teilnahme am Kochkongress. Schön, schön, schön. Knoblauch Katinka. Ist notiert, du hast den Kochplatz 16, gleich da drüben im Schatten der Linde. Wenn du mich jetzt noch einen Blick in dein Bündel werfen lässt, ja, ist in Ordnung. Dann gutes Gelingen. Nächste. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das ist mein Platz. Dann geht's wohl allmählich los. Meine lieben Hexen und Hexer, herzlich willkommen zum 638. jährlichen Hexenkochkongress. Es ist mir eine große Freude. Zacharina Zwieback. Das glaube ich ja nicht. Oh, das ist so toll. Zacharina Zwieback ist dieses Jahr in der Jury. Sie ist umwerfend. Ihre Hexentränke sind die wirksamsten im ganzen Wald. Und sie hat die Karamellrouladen erfunden. Oh, das ist so aufregend. Wie immer werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer das gleiche Gericht zubereiten, aber eben auf ihre ganz individuelle Weise. Verkostet werden eure Beiträge dieses Jahr von den exklusiv per Express exkursierten Hexenessen-Test-Ess-Hexen aus Essex. Ludmilla, sei doch so gut und präsentiere doch bitte die Zutaten für das diesjährige Gericht. Sehr gern, Frau Zwieback. Die Zutaten sind Mehl, Zucker, Hefe, Milch und als fünfte Zutat Butter. Dazu kommen Räucherspeck, Eier, saure Sahne, Kümmel und als fünfte plus fünfte Zutat Fenchelsamen. Und vollendet wird mit Pfeffer, Salz, Schnittlauch und... Ludmilla zwinkert grinsend in Katinkas Richtung. Zwiebeln! Oh nein, schaut mal, wie blass Katinka gerade geworden ist. Und als fünf plus fünf plus fünfte Zutat, eure Leidenschaft fürs Kochen. Danke sehr, Ludmilla. Nun, meine Damen, meine Herren, ihr habt sicher erraten, was wir in diesem Jahr von euch möchten. Einen leckeren, schönen Zwiebelkuchen. Und nun wollen wir nicht mehr trödeln. An die Töpfe, fertig, los! Zwiebelkuchen? Ich kann doch... Oh, das geht doch nicht. Ich kann doch keine Zwiebeln. Oh, was mache ich denn jetzt? Ob ich mal zu Frau Zwieback... Ja. Frau Zwieback? Ja? Oh, du bist doch Katinka Knoblauch, nicht wahr? Du nimmst jedes Jahr teil, soweit ich weiß. Ja, das stimmt, ja. Frau Zwieback, das gibt da ein Problem. Also... Wegen des Zwiebelkuchens. Könnte ich vielleicht was anderes zubereiten? Siehst du, das ist so. Ich bin nämlich, also, Frau Zwieback, hier gibt es ein Problem mit der Anmeldung. Du musst bitte sofort kommen. Oh, das klingt dringend. Lass uns gerne nachher weiterreden. Viel Erfolg beim Zwiebelkuchenbacken. Oh weh, arme Katinka Knoblauch. Was sie jetzt wohl tun wird? Da steht sie ganz hilflos auf dem Platz, während Zacharina Zwieback die Anmeldeformulare prüft und sich dann zu den Hexenessen-Test-Ess-Hexen aus Essex gesellt. Katinka schaut sich verzweifelt um und sieht, dass die anderen Hexen schon angefangen haben, die Zwiebeln zu schälen oder Teig zu rühren. Muss sie den Kochkongress dieses Jahr etwa schon wieder ausfallen lassen? Hinter der Reihe der Kochenden steht Ludmilla Lakritz und lächelt spöttisch zu unserer jungen Hexe herüber. Katinkas Augen beginnen zu tränen. Reiß dich zusammen, Katinka. Hier rumstehen und dir selber leid tun, bringt dir gar nichts. Ich muss es wenigstens versuchen. Mit entschlossenem Schritt stapft Katinka zurück an ihren Kochplatz. Also schön. Zuerst den Teig, dann die Soße. Ganz zum Schluss erst die Zwiebeln. Dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich vor lauter Tränen nichts mehr sehen kann. Tapfere kleine Katinka Knoblauch, sie will es wirklich versuchen. Leicht wird es nicht. Immerhin schneiden auf der ganzen Lichtung um sie herum so viele Hexen, so furchtbar viele Zwiebeln. Bestimmt dauert es nicht mehr lange, bis sie... Na bitte, da geht es schon los. Und sie hat auch noch direkt in das überschüssige Mehl genießt. Ganz weiß ist sie jetzt im Gesicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Tränen auf ihrem Gesicht wirklich nur von der Zwiebelallergie kommen. Es ist aber auch ärgerlich. Da ist sie dieses Jahr so gut vorbereitet. Und dann kommt dieses Jahr ausgerechnet ein Rezept mit Zwiebeln dran. Aber kommt, lassen wir Katinka und die anderen Hexen in Ruhe kochen. Liebe Hexen, bitte legt die Kochlöffel, Messer und Schürzen weg. Es ist Zeit, eure Zwiebelkuchen den Test-Ess-Hexen zu präsentieren. Bitte in der Reihenfolge eurer Kochplatznummern aufstellen. Mit euren Zwiebelkuchen. Unsicher stellt Katinka sich auf ihren Platz in der Reihe. Das Gesicht immer noch ganz verschmiert von Tränen und Mehl. Da stupst sie jemand von der Seite an. Na, du bist ja mutig. Ich wette, du hast den Zwiebelkuchen noch nicht mal abgeschmeckt, wegen deiner Allergie. Und jetzt willst du diesen armen Hexen aus Essex vorsetzen und sie womöglich damit vergiften? Wirklich, du solltest deinen Beitrag lieber zurückziehen, ehe du dich von hier von allen blamierst. Katinka Knoblauch, die Hexe, die ihr eigenes Essen nicht testet. Katinka zittert vor Wut. Einen Moment lang sieht es so aus, als wolle sie ihren Zwiebelkuchen Ludmilla direkt ins Gesicht werfen. Doch dann besinnt sie sich. Warte nur ab, Ludmilla. Ich werde diesen Kuchen den Test-Ess-Hexen vorsetzen und sie werden ihn lieben, weil ich nämlich eine richtig gute Köchin bin. Und das werde ich allen heute beweisen. Du wirst schon sehen, wer heute den ersten Platz macht. Und damit lässt sie Ludmilla einfach stehen und geht zum Tisch der Hexenessen Test-Ess-Hexen. Ah, Katinka Knoblauch. Dann lass uns mal deinen Zwiebelkuchen probieren. Der Boden ist auf jeden Fall schön knusprig. Allerdings ist die Soße recht dünn geworden. Und es ist zu viel Speck dran. Der Kuchen ist sehr salzig. Oh je, das klingt nicht gut. Nacheinander probieren alle Hexen am Tisch von Katinkas Zwiebelkuchen und sie alle finden viel zu schnell etwas daran auszusetzen. Katinka sackt immer mehr in sich zusammen und diesmal kullern ihr die Tränen ganz sicher nicht wegen der Zwiebeln übers Gesicht. Zacharina Zwieback sieht es und legt ihr freundlich einen Arm um die Schultern. Na, Katinka, jetzt mal Kopf hoch. Dass ein Zwiebelkuchen nicht gelingt, ist doch kein Weltuntergang. Aber ich bin doch allergisch gegen Zwiebeln. Und das wollte ich dir vorhin sagen, Frau Zwieback, als du so schnell weg musstest. Ja, aber wieso hast du denn da nicht einfach ausgesetzt dieses Jahr, wo dir das Rezept doch offensichtlich so gar nicht liegt? Weil Katinka unbedingt immer allen beweisen muss, wie toll sie ist, weil sie denn gewinnen wollte beim Kochkongress und weil sie es nicht leiden kann, nicht die Beste zu sein. Und schon gar nicht kann sie es leiden, wenn sie die Schlechteste ist. Ludmilla, bitte. Katinka, hast du das hier etwa für einen Wettbewerb gehalten? Denkst du, wir wetteifern beim Kochen gegeneinander? Hast du mir denn vorhin nicht zugehört, als ich den Hexenkochkongress eröffnet habe? Wir sind hier, um einander zu inspirieren, um voneinander zu lernen, nicht um erste Plätze zu erringen. Hast du hier jemals eine Hexe mit einem Pokal vom Platz gehen sehen? Katinka schluchzt und schnieft. Und ballt die Hände zu ganz festen Fäusten. Trotzig wischt sie sich mit dem Ärmel übers Gesicht. Aber ich bin nie in irgendwas die Beste. Und bisher musste ich den Kochkongress immer abbrechen, weil irgendwas schiefgegangen war. Und ich dachte immer, ich hätte die Preisverleihung einfach verpasst. Ich will doch nur einmal die Beste in irgendwas sein. Ludmilla war immer die Beste in der Klasse, egal ob Kräuterwissen oder Besen binden oder sonst was. Was? Und später war immer eine Hexe eine schnellere Läuferin als ich oder konnte besser nähen oder fand die meisten Pilze. Warum kann denn dann nicht wenigstens ich die beste Köchin sein? Dann ist also immer alles ein Wettbewerb für dich, Katinka Knoblauch? Ich wusste doch nicht mal, dass ich die Klassenbeste war. Uns geht es nicht darum, besser zu sein als unsere Mithengsten, Katinka. Wir sind keine Gegnerinnen in irgendeinem kleinlichen Wettbewerb, sondern wir wollen zusammen das Beste für die Gemeinschaft erreichen, alle auf ihre Art. Wenn du dich nicht als Teil dieser Gemeinschaft siehst, Katinka, ist der Hexenkochkongress wohl nicht der richtige Ort für dich. Zacharina wendet sich der nächsten Hexe und ihrem Zwiebelkuchen zu, während Katinka wie vor den Kopf gestoßen dasteht. Ich wusste wirklich nicht, dass ich in der Schule besser war als du. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob jemand von uns besser ist. Ehrlich gesagt, habe ich überhaupt nie viel über dich nachgedacht. Außer wie ich dir die Laune verderben kann. Und damit dreht sich auch Ludmilla um und geht zu ihren Freundinnen. Katinka lässt ihren Blick über den Platz schweifen. Tatsächlich stecken die Hexen eifrig die Köpfe zusammen, probieren die Zwiebelkuchen der anderen und tauschen ihre kleinen Tricks und Kniffe aus, mit denen sie die Zwiebel noch süßer, den Boden noch knuspriger, die Soße noch sämiger machen. Vielleicht bin ich wirklich falsch an die Sache herangegangen. Frau Zwieback? Ja? Ich möchte mich entschuldigen, glaube ich. Ich wollte so gern einmal die Beste sein, dass ich wohl nicht richtig zugehört habe, wenn es um den Austausch beim Hexenkongress ging. Ob ich nächstes Jahr trotzdem wieder mitmachen darf, diesmal nicht um die Beste zu sein, sondern um mein bestes Rezept zu kochen? Zaharina Zwieback sieht Katinka tief in die Augen und schließlich breitet sich ein großes, warmes Lächeln auf ihrem Gesicht aus und sie nickt. Und Katinka lächelt ebenfalls. Habt guten Abend, alt und jung. Bin allen wohl bekannt genug. Von draus, vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Allüberall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so sträuch durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. So geh denn rasch von Haus zu Haus, such mir die guten Kinder aus, damit ich ihrer mag gedenken, mit schönen Sachen sie mag beschenken. Ich sprach, o lieber Herre Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern, das essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil, den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht. So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus, von Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Ein Gedicht von Theodor Storm. Morgen kommt der Nerdolaus. Batman, Hulk und Spider-Man, Wonder Woman, Iron Fist, kommt sich nur die Nummer 1, will drauf spekulieren. Hallo Steffen, hallo Kati, hier meldet sich die Becky. Ja, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, euch für die Weihnachtsgala einen poetischen Text zu schreiben. Irgendwie darüber, was Weihnachten eigentlich für mich bedeutet, aber auch darüber, was so ein Fest wie Weihnachten für eine Gesellschaft eigentlich bedeuten sollte, was sich da so für Handlungsideen für mich draus ableiten lassen und ja, irgendwie politisch und philosophisch sollte es sein und trotzdem zugänglich für eure HörerInnen. Tja, dann fiel mir auf, eigentlich gibt's schon den perfekten Text, der genau mein Gefühl zu Weihnachten berührt. Und er ist schon verdammt alt. Mein alter Deutschlehrer Herr Sieghaus hat ihn uns jedes Jahr zu Weihnachten vorgelesen. Nachdem wir mit ihm zusammen über die Bedeutung von es sich Weihnachten gemütlich machen diskutiert haben. Und wir haben dann immer philosophiert, dass Deutsch neben Dänisch die einzige Sprache ist, in der gemütlich von Gemüt kommt. Und darüber, ob wir fürs es uns gemütlich machen, nicht eher unbequeme Dinge aus unseren Gedanken und unserem Gemüt aussperren würden. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Vorlesen möchte ich euch jetzt eben besagten Text, der seit 1897 jedes Jahr zu Weihnachten auf der Titelseite der Zeitung Sun erscheint. Der ist eine Antwort auf den Leserbrief der achtjährigen Virginia, die den Kolumnisten Francis Church fragte, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Weil immer alle ihre Freundinnen gesagt haben, sie sei doch so blöd, wenn sie das glaube. Der Text heißt, ja, Virginia, es gibt den Weihnachtsmann. Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie sind angekränkelt vom Skeptizismus eines skeptischen Zeitalters. Sie glauben nur, was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Aller Menschengeist ist klein, Virginia. Ob er nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu erfassen und zu begreifen. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und die Großherzigkeit und die Treue. Und du weißt ja, dass es all das gibt. Und deshalb kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Sie wäre so dunkel, als gäbe es keine Virginia. Es gäbe keinen Glauben, keine Poesie, gar nichts, was das Leben erst erträglich machte. Ein Flackerrest an sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das ewige Licht der Kindheit, das die Welt erfüllt, müsste verlöschen. Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest du auch den Märchen nicht glauben. Gewiss, du könntest deinen Papa bitten, er solle an Heiligabend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen würde den Weihnachtsmann zu Gesicht bekommen. Aber was würde das schon beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens Kindern und Erwachsenen unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu denken, geschweige denn sie zu sehen, das vermag nicht der Klügste auf der Welt. Was du auch siehst, du siehst nie alles. Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönen Farbfiguren suchen. Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt. Ein Schleier, den nicht einmal die größte Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein. Ist das denn auch wahr, magst du fragen? Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und nichts beständiger. Der Weihnachtsmann lebt und er wird ewig leben. Sogar in 10 mal 10.000 Jahren wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Frohe Weihnacht, Virginia. Dein Francis Church. Und damit auch von mir frohe Weihnachten an euch und eure Hörerinnen. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Willkommen auf X-Mas Partida. Ho, ho, ho, ho. Ja. Nicht? Nee. Wir haben passend, wie es für Weihnachten ja auch schön ist, einen Weihnachtsfilm geguckt, den du nicht kanntest, ne? Nee. Warum nicht? Das ist doch... Hätte ihn wahrscheinlich ohne dich nie kennengelernt. Dafür ist doch so eine Beziehung zu einem Nerd echt das Allerfeinste. Mm. Man lernt die schönsten Filme kennen, oder? Ja. Yeah. Möchtest du mal sagen, wie der Film hieß? Santa Claus Conquers the Martians. Santa Claus Conquers the Martians. Und ja, wir reden von echten Marsianern. Und dem echten Weihnachtsmann. Ja. Wobei, Conquer trifft es irgendwie gar nicht, oder? Schon ein Stück weit. Also das habe ich mich auch lange gefragt, ob dieses Verb da so sehr passt. Liegt aber, glaube ich, auch an der Zeit, in der der Film halt gelaufen ist. Ja. Solche Filme ja durchaus. Also kommt aus den 60er Jahren, 1964 ist der Film gemacht und veröffentlicht worden. Und also da ist irgendwas Conquers, irgendwas schon relativ geläufig gewesen. Und dass Santa Claus in diesem Fall die Marsianer erobert und nicht andersrum, sagt auch einiges aus. Ja. Ja, und naja, im übertragenen Sinne auf einer Metaebene erobert er sie schon. Ja, die Prämisse ist eigentlich so, dass das auf dem Mars die Kinder so ein bisschen die Lebensfreude verlieren und dann gehen sie zum Weisen Helge, hätte ich fast gesagt. Also so einem alten, hutzligen, also die wohnen da in so Städten und ist relativ modern, also so wie man sich's in einem... Ja, es hat schon so ein Star Trek-Optik, so die alte Star Trek-Serie. Ich hätte jetzt eher so Plan 9 vom Outer Space gesagt, also ich eher mit Star Trek verglichen hätte ich es jetzt nicht. Also von Ed Wood, der alte klassische... damit hätte ich es eher verglichen als mit dem ersten Star Trek, weil dafür ist die auch schon doch relativ günstig. aber auf jeden Fall wohnt irgendwo eine Weile Mucken auf dem Mars, wo dann auch so ein alter Zauselbart, der irgendwie irgendwie gefragt werden muss, weil irgendwas schief läuft. Und da kommt dann eben The Ancient One, hieß der, glaube ich, irgendwie ja, sowas. Ich glaube auch. Nee. Und der sagt dann, das sind zwar, die haben zwar ihre Kinderkörper, aber sind eigentlich schon Erwachsene und ihnen fehlt ihre Kindheit und bla bla bla bla bla. Und die sehen halt diesen Weihnachtsmann im Fernsehen. Also die Kinder gucken auch andauernd Erdfernsehen. Sehen halt diesen Weihnachtsmann andauernd im Fernsehen, der zufällig gerade bei sich auch so einen Werkstattbesuch vom Fernsehen erlaubt. Also die sind halt wirklich am Nordpol beim echten Weihnachtsmann und machen da so eine Dokumentation. Das ist total großartig. Und die Marsianer wollen dann eben den Weihnachtsmann kidnappen, um den Kindern auf dem Mars eben so die Lebensfreude zurückzubringen und tun das auch relativ erfolgreich. Also stammen sich, glaube ich, irgendwie erst zwei Erdenkinder. Ja, ja, die fragen sie, wo Santa denn eigentlich wohnt. Genau. So und und sammeln die also ein und fliegen mit denen noch zum Nordpol, kidnappen dann tatsächlich Santa Claus und bringen den dann zum Mars, wo sich dann, also das geht runter und drüber da oben. Das ist echt wunderbar. Also erst so ein bisschen so der Depp vom Dienst, der da rumläuft, so der Witzbold. Klaut sich dann eine Uniform von Santa Claus, also einen so einen Anzug, und wird dann aber von den Schurken, also es gibt eben noch den Gegenspieler, der alles so haben möchte, wie es bisher auch gewesen ist, also er möchte nicht, dass Santa Claus den Kindern die Lebensfreude gibt, wird dann aber von denen dann gekidnappt, während Santa Claus eigentlich in der marsianischen Werkstatt weiterhin Spielzeug produziert und am Ende gibt es noch eine unfassbar wilde Spielzeugschlacht, wo man sich auch manchmal fragt, was habt ihr eigentlich damals genommen? Dieser Film ist für mich ein Stück weit so die Definition von Trash-Film. Ja. Weil du die ganze Zeit fragst, was soll das? Aber er macht unheimlich viel Spaß zu gucken. Also, du sagst das zwischendurch so ein bisschen, ach, können wir nicht was anderes gucken? zieht sich halt ein bisschen zwischendurch. Ne? Er hat seine Längen zwischendrin, ja. Also, es gab so ein paar Sachen, da hast du auf meine Reaktion regelrecht gewartet, sei es als der Mann im Eisbärenkostüm auftaucht, genau, der halt einen Eisbären darstellen sollte. Aber definitiv ein Mann in einem Eisbärenkostüm war. Und diese schlimme Szene, als Santa und die beiden Erdenkinder auf dem Mars und den Marskindern vorgestellt werden und die Kinder sich brav mit Namen vorstellen und wie alt bist du und so und das hin und her. Und dann kommt Santa dazu und lacht nur. Und es wird unheimlich viel unmotiviert gelacht. Also ja. Santa Claus sitzt irgendwann auch mit den Kids im Gefängnis. Und erzählt dann irgendwie schlechte Witze. Also ganz ehrlich, wenn wir hier die Rubrik Kati verkackt Witze haben, Santa war schlechter als ich. Definitiv. Ja, ja, definitiv. Also das war, es erzählt schlechte Witze und, also dass die Kinder da nicht reagiert haben, stand zwar im Skript, es hätte auch einfach so gefilmt gewesen sein können. Er erzählt einen schlechten Witz und die Kinder gucken ihn nur mitleidig an, also das ist schon so. Ja, das trifft es irgendwie ganz gut, ja. Ja. So die Moral von dem Film, was bleibt da für dich so übrig? Hast du eine Moral in dem Film gesehen? Fragezeichen. Ja, also der hatte bestimmt schon eine Agenda auf jeden Fall. Also dieses, dass die Kinder Kinder sein und bringt Freude in die Welt und Liebe und Zuneigung und so und seid füreinander da und nicht immer gegeneinander und hört auf mit diesem ganzen blöden Ernst und immer gleich überall draufhauen und so, wie der Bösewicht das ja tun will. Das Leben ist viel schöner mit Freude und Fröhlichkeit. Ja, das ist schon sehr in your face in dem Film dabei, auf jeden Fall. Ich hab den Film also einmal mindestens schon gesehen. Mhm. Ist noch gar nicht so lange her, vielleicht so 2 Jahre oder so. Er hat natürlich Kultstatus, dadurch, dass er so ist, wie er ist. Also schon so ein Trash-Film-Kult ist er durchaus. Ich finde ihn auf eine gewisse Art unfassbar unschuldig. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, die kann man dem Film tatsächlich vorwerfen, weil er sehr unbedarft auch an dieses ganze außerirdischen Thema rangeht. Also genauso selbstverständlich wie die Tatsache, dass es eben einen Weihnachtsmann gibt, wird das dann plötzlich auch in den Nachrichten berichtet, dass Außerirdische auf der Erde gelandet sind. Also so komplett, also ich nicht so unaufgeregt irgendwo ein Stück weit. Ja, es gerät auch keiner in Panik. Also während man bei Orson Welles Hörspiel damals, Attack of the Martians, die Leute ernsthaft in Panik geraten sind, weil das Hörspiel halt das so suggeriert hat auch. Zumindest angeblich, das soll ja auch ein Mythos sein, keine Ahnung. Ist es hier halt tatsächlich im Film auch so, dass da niemand in Panik gerät wegen der Marsianer, weil es sind halt einfach nur Marsianer, mein Gott. Und das muss ich jetzt aber mal erwähnen, bevor ich es wieder vergesse. Die sehen unwahrscheinlich ähnlich aus wie die Außerirdischen aus meinen Alexander Volkov Büchern. Das ist so eine Sechserreihe, die wurde später irgendwann fortgesetzt mit Außerirdischen. Im 6. Band tauchen die das erste Mal auf. Das erste ist der Zauberer der Smaragdenstadt. Und dann kam der schlaue Ufin und seine Holzsoldaten und die 7 unterirdischen Könige. Dann irgendwie der gelbe Nebel, glaube ich, und dann nochmal irgendwas. Und dann das Geheimnis des Schlosses, meine ich, heißt der 6. Band. Und da tauchen Außerirdische auf. Und die sehen exakt so aus wie die Marsianer. Ich finde ja gerade bei dieser Smaragdstadt-Geschichte sollte man sich von deren Seite mit Clown so ein bisschen zurückhalten, weil die erste Geschichte ist ja 1:1. Nachinterpretiert. The Wizard of Oz, ja. Also sie sind beide, Wizard of Oz und Smaragdenstadt sind beide inspiriert von einer anderen Geschichte, die nochmal die Vorlage war. Ja, aber die Plotpunkte in der Smaragdstadt sind 1:1 die gleichen und es ist also, naja gut, das ist ein anderes Thema. Ich fand also gerade die Helme von den Marsianern, die nochmal Griff hatten, hätte ich fast gesagt, haben fast schon ausgesehen wie die Cybermen bei Doctor Who. Also die allerersten Cybermen bei Doctor Who, die also auch diese Schläuche am Kopf hatten und gar nicht diese Griffe. Und also auch wirklich mit aller kleinsten Möglichkeiten irgendwie zusammengebaut und so eben grob grün angemalt, so wie es die Farbe jetzt, der Film ist, wie gesagt, auch schon über 50 Jahre alt. Ich glaube auch, dass es vor 50 Jahren schon Farbfilme gegeben hat, die besser aussahen als dieser. Also der ist eben auch mit sehr kleinem Budget und mit einem verhältnismäßig schlechten Filmmaterial gedreht worden. Ich bin immer wieder erstaunt, wie tief die Flugzeuge hier lang fliegen. Ne? Da vorne ist auch eins gerade, also das ist wirklich hier auf Augenhöhe. Nun ja, das kommt halt, wenn... Sind das doch die Marsianer? Ich hoffe ja nicht. Das ist immer so, wenn so ein Dorfkind wie ich in die große Stadt kommt, dann sieht man plötzlich so ein Flugzeug in die Luft steigen und freut sich wie so ein kleines Kind. Ist doch schön. Schönen Gruß an Herrn Meier. So, nee, ich weiß es nicht. Also ich kann dem Film eine ganze Menge abgewinnen, ein Stück weit. Einerseits so auch diese Stimmung. Also natürlich gibt es einen Schurken. Der ist zwar so ein bisschen künstlich konstruiert, das ist so ein Konservativer, der mit auf diese Mission geschickt wird, also der Obermarsianer schickt eben nach Santa Claus aus, kommt eben auch mit auf diese Mission, aber dessen erster Offizier oder was macht der, keine Ahnung, irgendwie sowas, der rebelliert ja dagegen, ist eben so ein Konservativer, das ist zwar ordentlich konstruiert, um überhaupt in irgendeiner Art und Weise eine Gefahr herzustellen. Die werden dann irgendwann in irgendwelche Höhlen verbannt und sind ab dem Zeitpunkt nur noch Witzfiguren. Vorher zum Teil auch schon, aber und finden in der Handlung selber gar nicht mehr statt. Aber so diese Beziehung Santa Claus mit den Kindern, das sind ja hinterher nicht nur die beiden Kinder, die da mit reinkommen, sondern die marsianischen Kinder ja auch noch, die dann gemeinsam da in dieser kleinen Fabrik auf dem Mars dann eben auch das Spielzeug für die Marsianer herstellen und sowas. Und dann immer so diese Workshop-Musik im Hintergrund, so diese Fahrstuhlmusik mit dem Thema des Filmes und so. Also ich finde, es erzeugt so eine sehr heimelige Stimmung irgendwie für den Film selber. Also natürlich ist das alles total abgespaced und soll irgendwie so den Weltraum und den Mars darstellen und es wirkt wahrscheinlich nicht nur heute, sondern damals auch schon unfassbar künstlich und irgendwie auch nicht wirklich nachvollziehbar. Aber es hat irgendwie so, also so dieser, ich weiß nicht, den Namen von dem Darsteller habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht, aber der spielt diese Rolle von diesem Weihnachtsmann einfach total nachvollziehbar. Das ist so ein Jolly. Jolly ist einfach das Wort, was für diese Person und für diese Rolle, für diese Darstellung ist ein Stück weit. Und das ist ja der Weihnachtsmann. Kommt zu Rollen und auch so dieses unmotivierte Lachen und auch dass er die Kinder damit ansteckt, ohne dass irgendwas Witziges davor, das mag uns komisch vorkommen, weil es nicht motiviert gewesen ist, aber das ist aus der Figur selber heraus schon nachvollziehbar. Ja, ist aber eben nur sehr unbeholfen und holprig inszeniert. Ne? Das ist richtig. Nee, das ist schon so der klassische Santa, wie er ja auch in den modernen amerikanischen Mythen, will ich es jetzt mal nennen, verankert ist. Der hat einfach so diese ansteckende Frohnatur ist und auf alles immer positiv und optimistisch blickt und sich nicht unterkriegen lässt und so. Das ist schon eine überzeugende Figur in sich. Also die ist da schon geschlossen auf jeden Fall, das stimmt. Und ich finde es vor allem auch interessant, dass auch nicht gesagt wird, es gibt nur diesen einen Santa Claus und keinen, wie es ja in ganz, ganz vielen Kinderfilmen so der Fall ist. So dass du nur diesen einen Weihnachtsmann hast und keinen anderen, sondern die Marsianer kommen ja auf die Erde und checken erstmal so die Fußgängerzonen und finden da nicht nur einen, sondern gleich zig und sagen dann, na, wenn wir einen von denen mitnehmen, soll das schon reichen. Das ist, wird schon gar nicht auffallen, wenn einer von denen fehlt. So, und da ist der Film auch einfach ehrlich mit sich selber ein Stück weit zu sagen, na, klar, es gibt diesen einen Proto-Weihnachtsmann, der tatsächlich dann auch den Job macht, den man ihm so nachsagt. Aber wir haben trotzdem eben in der Innenstadt und in den Kaufhäusern und die Leute, die mit der Glocke für die Heilsarmee Spenden einsammeln und hast du nicht gesehen. Also eben dieses volle Programm, das gibt's halt auch noch. Und ich glaube, dass da ist der Film zu dem Universum und auch zu der Zeit, als der Film gedreht worden ist, auch wirklich fair zu sich und der Welt, weil also dieses Bild in den Fußgängerzonen mit den Weihnachtsmännern ist einfach prägend für Amerika. Ja. Ne? So, das kennst du hier eigentlich weniger. Also in den Großstädten hast du inzwischen oder schon seit 15 Jahren, vielleicht auch schon länger, zwar auch schon Kaufhaus-Weihnachtsmänner, da gibt's auch Ausbildungsschulen. Ich habe mal eine Dokumentation über Weihnachtsmänner gesehen, das war wirklich sehr, sehr, sehr seltsam. Aber das kommt eben auch so nach und nach Deutschland, aber ist trotz alledem immer noch was sehr Amerikanisches und das mit in den Film mit hinein zu, also es gehört ja auch zu Weihnachten dazu in Amerika eben für die Kinder in die Kaufhäuser reinzugehen, sich auf den Schoß von dem alten, nach rumstinkenden Weihnachtsmann zu setzen und das Pony zu wünschen, was man dann nicht bekommt. Ich habe da tatsächlich mittlerweile immer Billy Bob Thornton aus Bad Santa im Kopf. Ja, ein Stück weit schon. Ich kann da keinen freundlichen alten Herrn mehr mir vorstellen. Also wobei ich manchmal, also ich würde mir wünschen, das Bild vom Weihnachtsmann wäre wieder so wie in dem Wunder der irgendwasen Straße mit Chris Kringle, wo sie dann in diese Gerichtsverhandlung noch gehen, nachweisen müssen. Das Wunder von Manhattan. Das Wunder von Manhattan, da heißt, glaube ich, im Englischen The Miracle of irgendwas Street. Ja. Keine Ahnung. Das Bild hätte ich gerne wieder, weil das war so für mich der prägende Weihnachtsmann-Film der Kindheit, also wo auch so dieser Zwist, besser gesagt, Realität und ist es jetzt der echte Weihnachtsmann oder nicht und dann wird ihm ja so diese Banknote auf den Tisch gelegt, so in God We Trust und dann wird er noch freigestellt. Es ist ein bisschen konstruiert am Ende, aber es ist trotzdem einfach ein verdammt schöner Film und das strahlt dieser Weihnachtsmann hier in Santa Claus Conquers the Martians auch an, ein bisschen aus auch, ja. Ja, das stimmt. Also der ist dem schon im Geiste sehr verwandt, also weit mehr als dem Bad Santa auf jeden Fall. Der ist schon so ein Weihnachtsmann, den man gerne mal treffen würde. Also so, man würde vielleicht auch nicht über seine Witze lachen können, aber Wobei das auch eine unheimlich süße Szene ist. Die Kids sind einfach niedergeschlagen, weil sie im Gefängnis sitzen und nicht nach Hause können. Und er versucht sie halt irgendwie aufzumuntern und ist dann aber auch am Boden. Die Witze sind natürlich absolut fremdschämend. So, weil sie sitzt da und denkt cringe. Sind sie auch. Na, aber er leidet darunter und es ist auch nachvollziehbar, dass er findet das schade, dass er die beiden nicht aufmuntern kann. Ja, genau. Obwohl das sein Naturell ist und ihm das immer wieder gelingt. Ja, also er ist auch nicht irgendwie enttäuscht, dass sie nicht über seine Witze lachen, weil er so eitel ist, sondern weil die Kinder immer noch so deprimiert sind an der Stelle. Also das ist schon auch schön. Die Figur ist schon. Und auch so, dass so dieses Mysterium, also dass er eben durch die durch die Schornsteine durchgehen kann. Die werden von dem Schurken dann einfach irgendwann in die Luftschleuse reingesetzt. So nach dem Motto, ja, ich schieße euch jetzt ins All. Und die kommen halt durch irgendeinen Lüftungsschacht wieder raus, weil es ist halt noch der Weihnachtsmann. Der kann sich durch irgendwelche Rohre zwängen. Ja, so, genau. Der kriegt das hin, das ist ein verdammter Job. Und das fand ich übrigens schön bei den Kindern, weil also das Mädchen hat ja kaum was zu tun. Wie so oft. Gruß an die 60er Jahre. Gruß an die 2000er, also entschuldige mal. Auch wieder richtig. Schlimm war tatsächlich, dass das Mädel am Anfang irgendwie ganz oft einfach nur mit offenem Mund dastand und erschrocken dumm in die Gegend guckte. Und der Junge musste sich auch so ein bisschen vorschicken oder so ein bisschen hinter sich, also beides irgendwo ein Stück weit. So, obwohl die beiden niemals vorher am Nordpol gewesen sind, kannte er sich da plötzlich aus und auf dem Mars hat er sie ja dann auch noch aus dieser Klappe rausgeholt und dann hat er die Stecker da rausgezogen aus der Kiste und dann wieder zugemacht. Genau. Also die Kurze hatte null Input irgendwie, ne? Ja, nee, gar nicht. Also das ist tatsächlich, aber das, worauf ich eigentlich hinaus wollte in dieser Luftschleusen-Szene, ist halt so, der Kleine erstmal auch voll der Nerd irgendwie in Richtung Raumfahrttechnik und wie funktioniert das überhaupt alles und pipapo und so. Und obwohl er da total gebildet ist, ist es für ihn selbstverständlich, dass Santa mit ihm und seiner Schwester durch diesen Lüftungsschacht-Dingsi-Kamin abhauen kann. Also diese Mischung aus, ich bin technisch gebildet bis zu einem gewissen Grad und ich habe den Glauben an Santa Claus nicht verloren, sondern glaube noch an die Magie von Santa Claus. Die fand ich dann schon auch irgendwie schön. So. Ich fand's, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich, das ist in solchen Filmen und in diesem auch ganz besonders, die biegen sich die Figuren, also gerade in den Momenten, wo der Film so droht, ins nächste Plothole zu fallen, drehen die sich die Figuren schon irgendwie so hin, wie sie die gerade haben möchten. Der Junge ist da keine Ausnahme ein Stück weit, ne? Ja, ich finde es aber als Kinderrolle nachvollziehbar, dass die so schon rumnörden können über bestimmte Themen. Dann frage ich mich halt, warum dann hinterher das Mädel mit dem Weihnachtsmann da steht und die Maschine bedient und das alles plant. Ne? Also, so sie kriegt halt wirklich so für die Handlung selber gar nichts zu tun. Nee. Steht aber dann hinterher mit Santa Claus eben an diesem Bedienen-Panel. Ja, aber sie ist auch bloß quasi Computing Voice. Also sie liest nur die Wunschzettel der Kinder vor. Ja, aber ich meine, deiner Argumentation nach wäre das dann ja auch eigentlich besser. Also für mich als Drehbuchautor, der eine konsequente Figur schreiben wollen würde, wird das dem Jungen hinstecken, weil der ja auch eher so The Voice ist, hätte ich jetzt fast gesagt. So die nicht die Stimme der Vernunft, das nur wirklich nicht, aber so ein Stück weit so Marsch angeben. Ne? Also, ja, aber der kann ja viel besser aktiv sein und schwere Sachen durch die Gegend tragen, nämlich das produzierte Spielzeug. Gut. Das ist ein Argument. Ja, ja. Also, ne, also wenn wir hier schon im Rollenklischee sind, dann genau. Das war übrigens mein Lieblingskommentar von dir zu diesem Film, als wir kurz abgelenkt waren und du meintest, oh mein Gott, das haben wir wichtige Plotholes verpasst. Ja, ja. Bei dem Film tatsächlich so. Also nicht fragen, warum. Nee. Guckt's halt einfach und nicht hinterfragen, dieses Universum auch nicht hinterfragen, nicht diese marsianische Gesellschaft hinterfragen, weil auf der einen Art sind die total technisiert und kultiviert und auf der anderen Seite schicken die ihre Leute, wenn die in die Nase nicht mehr passen, einfach in irgendwelche Höhlen. Also es ist halt auch irgendwie, hä? Ja. Gut, ich denke, wir haben den Film soweit dann auch erörtert. Das sollte reichen. Mehr als reichen. Würdest du den Film empfehlen? Also, ich würde ihn wahrscheinlich dir empfehlen, weil ich weiß, dass du sowas magst. Ja. Ansonsten kenne ich kaum Leute, bei denen ich sicher wäre, dass die sowas mögen würden. Ich kenne eher Leute, die dann sagen so, hä? So wie ich auch eher. Aber, ja, nee, keine Ahnung. Also, wenn ihr Trash-Filme mögt, der ist schon witzig. Als Trash-Film ist er schon witzig. So, das muss man schon sagen. Wenn man jetzt mit Trash-Filmen nichts anfangen kann, dann muss man den jetzt auch nicht gucken. Also. Amen. Yeah. Hallo, liebe Nerd-Nerd-Nerd-Crew. Hier ist der Gregor vom Nerd und Krempel Podcast. Ich wollte euch einfach mal ein paar Grüße dalassen und mich ja zu eurer Weihnachtsgala auch mal zu Wort melden mit ein paar warmen Worten. Ihr habt ja aufgerufen, dass man euch einen Audiokommentar schicken soll und dass man so thematisch da so ein bisschen frei ist. Und die Chance möchte ich gleich mal nutzen und ein bisschen was erzählen. Und zwar, was mir im Moment so ein bisschen zu denken gibt, ist so ein bisschen das Kinojahr 2017. Denn alles in allem sind es für mich so zwei Dinge gewesen, die mich in diesem Jahr dann doch sehr geärgert haben oder sagen wir mal so sehr verstört haben. Zu einem, dass ich endgültig eine Müdigkeit hatte, was so Serien anging im Kino. Dieses Jahr haben uns Filme wie Transformers, so furchtbar, und der letzte Fluch der Karibik-Teil auch gezeigt, dass ich glaube, so ein bisschen die Zeiten vorbei sind, wo man sagen konnte, das sind so Erfolgsserien, die halt immer funktionieren, die spielen so ihre Milliarde ein und da müssen wir uns auch nicht mehr groß Gedanken machen, das Publikum wird schon fressen. Und tja, dieses Jahr hat es irgendwie das nicht mehr. Ne? Es war auch bei mir so. Also ich habe dieses Jahr so oft Anläufe gehabt, wo ich gesagt habe, ey, ich gehe ins Kino. Ich bin, das muss ich dazu sagen, eigentlich noch ein relativ begeisterter Kinogänger. Ich versuche mittlerweile große Ketten ein bisschen zu meiden. Ich gehe dann lieber so in das kleine lokale Kino, nicht nur, weil es halt günstiger und näher ist, auch weil ich da halt häufig Filme in 2D sehen kann, weil ehrlich gesagt, ich gehöre zu denen, die 3D wirklich überhaupt nicht abkönnen. Ich habe auch einen 3D-Fernseher zu Hause und ich habe ihn so genutzt, wie glaube ich die meisten, einmal eine 3D-Blu-ray reingemacht, mal kurz geguckt, wie sie bei Pacific Rim dann durch den Schnee laufen und dann die Brille abgesetzt und gesagt, ja, schön. Und mehr habe ich da nicht benutzt. Und so geht's mir bei Kino auch. Ich gehe ganz, ganz ungern in 3D-Kino und ich versuche wirklich mittlerweile Vorstellungen dann zu finden, wo ich den Film noch in 2D finde. Und ich finde das echt ein bisschen traurig, dass man das machen muss, weil man dann so genötigt wird, den teureren Kinoeintritt zu bezahlen, um etwas zu sehen, was ich in dieser Form nicht sehen möchte. Ja, und das hat mich ein bisschen vom Kino dieses Jahr weggebracht. Zu einem halt dieser 3D-Zwang, der einfach nur noch nervt, tut das schon länger, aber auch zum anderen, dass so die Serien, die mich so die Jahre davor immer noch ins Kino gezogen haben, irgendwie halt auch nicht mehr besonders ziehen. Ich weiß nicht, ist das älter werden oder sind die Filme wirklich schlechter geworden? Also Transformers ist es definitiv. Die sind ja, bei Transformers war es ja so, ich bin ganz großer Fan des ersten Teils, den finde ich fantastisch. Aber eigentlich ist alles, was danach kam, nicht mehr wirklich gut gewesen. Aber der aktuelle Transformers-Film ist wirklich eine Frechheit vor dem Herrn. Also wirklich, also ob die da überhaupt, ich frage mich echt, ob die Drehbuchautoren hatten oder einfach nur so ein paar coole Szenen, die ihre Marktforschungsaffen zusammengeklöppelt haben, einfach aneinander geschnitten haben. Ja, und natürlich das andere große Ding, was auch bei mir ein großes Ding war, waren immer Comic-Verfilmungen. Ich bin auch ein begeisterter Comic-Leser, also früher mehr als heute, aber in den letzten Jahren halt wie alle oder wie viele halt in so ziemlich jeden Marvel-Film gelaufen, der so im Kino lief. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich wenn man sagt, so diese Marvel-Ära begann so mit Iron Man so rum, das sind ja auch schon fast wieder 10 Jahre her, dann habe ich jetzt definitiv so das Jahr der Ermüdung erreicht. Hat bei mir länger gedauert als bei vielen anderen. Ich kenne etliche Freunde, die so in die letzten 1-2 Jahre so schon so ein bisschen ausgestiegen sind und gesagt haben, ah komm, Marvel ist zwar unterhaltsam, es ist wie eine große Tüte Popcorn, die du kriegst oder einfach Fast Food, aber das willst du halt auch nicht immer essen. Und ja, dieses Gefühl habe ich jetzt im Moment sehr, sehr stark. Ich bin total unmotiviert, mir Marvel-Comic-Verfilmung oder überhaupt Comic-Verfilmung anzusehen. Ich habe Thor noch nicht gesehen. Ich war jetzt auch noch nicht in Justice League, weil ich ehrlich gesagt einfach nicht mal Bock habe. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich bei Thor rauf und runter lachen werde, aber es ist auch einfach nicht mehr das, auf was ich so ehrlich Bock habe. Ich habe mir da euren Podcast dazu angehört und der hat so ein bisschen meine Meinung oder meine bisschen davor stattgefundene Meinung zu dem Film auch bestärkt. Und auf Justice League, ich glaube vor 2 Jahren oder 3 Jahren, da wäre ich ausgerastet, wenn die Justice League ins Kino kommt. Und jetzt bin ich so, Mensch, ja, heute ist Kinostart. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist heute der Kinostart von Justice League. Und ich sag so, ja, vielleicht gehe ich am Wochenende rein, aber ehrlich gesagt sehe ich es nicht. Also ich merke das auch so mit meiner Kino-WhatsApp-Gruppe. Da war bis so letztes Jahr war da immer Tango, wenn ein neuer Film rausgekommen ist. der so Comic, egal was, überwiegend Marvel, aber auch ein bisschen DC. Sobald eine Comic-Verfilmung rausging, kam, da ging das so los mit Leute, wann gehen wir rein, Vorpremiere, Mitternachts-Preview, Sneak-Preview, was es da alles gibt, wann gehen wir rein. Und jetzt ist es, ehrlich gesagt, wirklich so, ja, will einer, nee, wir waren jetzt in S, der war geil. Aber ich merke auch so, auch in meinem Umfeld, die Begeisterung für Comic-Verfilmung, die lässt deutlich und merklich nach und auch wirklich bei mir. Und da frage ich mich, ob das einfach so das Absehbare war, dass irgendwann einfach vorbei ist und dass diese Welle genug geritten wurde und genug Geld einfach damit gemacht wurde und sie sich halt einfach nicht weiterentwickelt hat. Ich weiß es nicht. Darüber müsste man mal wirklich ausführlich mal diskutieren. Also ob sich gerade so die Marvel, naja, und die DC-Filme haben eigene Probleme, aber ob die Marvel-Filme sich einfach irgendwie durch die immer wiederkehrenden Baukasten, aus dem sie bestehen, ob sich das einfach totgelaufen hat oder ob sie sich einfach nicht entsprechend weiterentwickelt haben oder ob sie sich noch weiterentwickeln müssten. Ja, darüber wird zu reden sein. Definitiv. Wäre vielleicht mal für euch nochmal ein kleiner Anstoß, also wenn ihr da jemanden sucht. Ich habe da auch noch keine abschließende Meinung. Nur, dass mich irgendwie dieses Kinojahr 2017 echt sehr, sehr enttäuscht hat. Und das als jemand, der wirklich noch gerne ins Kino geht, der gerne so dieses Social Event hat, mit Freunden im Kino zu sitzen und Filme zu gucken. Und das auch wirklich, also sich einfach wirklich sehr darauf freut. Und es, natürlich ist die Verlockung immer größer, mittlerweile zu Hause auf der Couch zu sitzen bei seinem, weiß ich nicht, 46 Zoll Fernseher und sich auf Amazon oder Netflix da einen Film anzusehen und sagen, ich muss da nicht raus in Regen und irgendwo hinfahren und ins Parkhaus und dann kostet es 14 Euro. Ich gehöre noch zu denen, die sagen, das bin ich bereit zu investieren, aber ich finde wirklich, mittlerweile lockt mich wirklich der ganze Content nicht mehr. Kino ist die letzten Jahre definitiv schlechter geworden. Fernsehen ist in vielen Fällen das neue Kino. Oder was heißt Fernsehen? Streamingdienste. Also ich sag mal so, Breaking Bad ist wahrscheinlich besser als alles, was im Kino die letzten Jahre gewesen ist. Es gibt da ganz wenige Ausnahmen. Aber vielleicht gucke ich auch die falschen Filme mittlerweile. Ich bin jetzt 37. Vielleicht bin ich endgültig nicht mehr in der Zielgruppe für Marvel-Verfilmung oder für Comic-Verfilmung. Vielleicht brauche ich was Neues. Ja, darüber müsste ich auch mal länger reden oder nachdenken zumindest. Ja, ich wollte euch, wie gesagt, ein paar Grüße dalassen für eure Weihnachtsgala und halt ein paar warme Worte zum Kinojahr 2017 dalassen. Macht weiter so, bleibt wie ihr seid, hört vielleicht mal bei Nerd und Krempel rein, wir würden uns darüber freuen, einen Podcast, den ich mit meinem guten Kumpel Chris zusammen mache. Ansonsten wünsche ich euch natürlich frohe und besinnliche Weihnachten und einen tollen Rutsch ins neue Jahr. So, damit habe ich auch schon die ersten Silvestergrüße oder gute Rutschgrüße für dieses Jahr abgefrühstückt. Ich wünsche euch was, macht's gut und weiter so. Lasst uns froh und munter sein und über die Gala freuen. Lustig, ha ha ha ha ha. Heut ist Nerdola-Hausabend da. Heut ist Nerdola-Hausabend da. In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. Der Erich rechts und links der Franz. Und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu. Und oben drüber, da schneit es, hu. Sie rücken zusammen, dicht an dicht. So warm wie Hans hat's niemand nicht. Sie hören alle drei ihrer Herzlein gepoch. Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch. Ein Gedicht von Christian Morgenstern. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Macht auf eure Ohren, die Gala ist geboren. Podcast in den Ketchup, ich kling wie mein Kling, Glöckchen, Kling, Glöckchen. Wir haben jetzt schon die ersten Sachen auf dem Schokoladenmarkt probiert, nämlich einmal Schokoglühwein, das ein bisschen abenteuerlich geschmeckt hat. Ich bin ja gar nicht so ein großer Glühwein-Fan. Ich fand den lecker und der Rest von der, also die Schokolade hat sich unten abgesetzt und die schmeckte wie Schokopudding, das war toll. Ich fand es ein bisschen eklig, weil irgendwie der Schokopudding so kalt war unten. Ja, aber es war wie also es ist Schokolade. Ja, ist ja richtig. Aber ich fand es halt insofern enttäuschend, dass das halt genauso geschmeckt hat, wie es drauf gestanden hat. Naja, aber du kriegst, was du bestellst. Aber ja, aber ich will aber mehr. Wir haben schon mehr bekommen. Wir haben nämlich Kakaokonfekt probieren dürfen. Ja. Und wir haben es gleich gekauft, weil es lecker war. Ich glaube, wenn ich das Mikrofon so halte, hört man dich besser. So? Ja. Ja, okay. Schmier Schokolade drauf, Schatz, dann mache ich das freiwillig. So. Wo sind die anderen? Genau. So. Judith, was sagst du denn bis jetzt zu dem Schokoladenmarktart? Ich habe gerade schon zum Ralf gesagt, als Kind muss es das absolute Paradies sein. Hier völliges Schlemmerland. Ich bin zum Glück nach dem einen Becher heißer Schoko schon so weit gesättigt, dass ich hier nicht überall links und rechts über die Theke hüpfe. Aber so das eine oder andere werde ich sicher mitnehmen. Aber du hattest jetzt nur Schokolade und noch keinen Alkohol, richtig? Nee, ich hatte nur Schokolade und noch keinen Alkohol. Ich werde auch nachher noch zurück Richtung Ingolstadt fahren. Da ist Glühwein bei den Wetterverhältnissen oder generell eher hinderlich. Das ist natürlich richtig. Wetter ist natürlich, also wie es für den Weihnachtsmarkt gehört, auch winterlich. Ja. Aber eher so ein bisschen nässend. Aber nicht so autofahrerfreundlich. Ja, das stimmt. Da hat ja Ralf gerade auch sehr geflucht. Ja, zu Recht. Aber er hat es ja wirklich gut gemacht. Ich spekuliere jetzt gerade noch auf einen Kaffee. Mal gucken, ob wir hier noch was Passendes finden. Also jetzt stehen wir hier zumindest in einem kleinen Zeltchen. Ralf macht auch einen relativ konsternierten Eindruck. Ja, also ich finde ein bisschen wenig Schokolade hier für so einen Schokoladenmarkt. Das stimmt. Das ist ein deutliches Unter. Ziegenkäse und Honig entdeckt. Das ist doch mal was Spannendes. Ziegenkäse und Honig? Mit Schokolade? Ja. Hier, ach du Scheiße. Hier auf der linken Seite. Ich bin ganz... Ich bin interessiert. Das klingt interessant. Ziegenkäse und Honig. Das widerspricht meiner Aussage, glaube ich, dass es ein bisschen wenig Schokolade gibt, oder? Also für den Schokoladenmarkt sehr viel Ziegenkäse. Ja, stimmt. Es müsste Schokolade mit Schokolade und Schokolade halt sein, ja? Und überzogen mit Schokolade. Und dazu halt Schokolade. Gefüllt mit Schokolade. Ja, natürlich. Ja, und eine heiße Schokolade dazu. Ja. Hättest du auch einen Becher von diesem meine war eher lauwarm Schoki nehmen müssen, aber die schmeckte wie Pudding, so kurz bevor er fest wird. So geil. So sah es auch aus. Ja, ja. Ja. Also jetzt, wo es ganz kalt ist, ist es... Wir probieren jetzt. Habt ihr das vernommen? Christopher und Becky stehen gerade am Kassenbereich und... Ziegenkäse, Honig. Ja, wir checken das jetzt aus. Wir kriegen das jetzt probiert, okay. Das ist abgefahren, okay. Kati kaut auch. Mhm. Sehr dünne Schokoladentäfelchen zum Probieren, dunkle Schokolade. Ich glaube, da sind Kakaosplitter drin, also es knirscht so ein bisschen beim Kauen. Danke. So, also wir haben jetzt hier, Christopher und ich haben jeweils so eine... Ziegenkäse-Honig. Ja, das sieht aus wie weiße Schokolade, auf der irgendwie so Blüten und Zucker mit drauf sind. Wie so ein Raffaello? Ja, ein bisschen. Ich werde das jetzt mal anbeißen hier. Honig ist stark. Ja, weiße Schokolade. Ziegenkäse ist mehr so, weil man es weiß. Das könnte auch irgendein anderer Frischkäse sein. Ja. Kommt jetzt aber schon durch. Magst du jemanden? Würde ich sehr gerne probieren, ja. Bitte schön. Mit was jemand meine Hälfte? Mango sehen. Magst du nicht mehr? Also mein Fall ist es nicht. Obwohl ich Käse und Schokolade sehr gerne mag, aber so zusammen. Judith, möchtest du den Rest? Ich. Komm, du es. Bin Mut. Ich finde, das kann was. Tatsächlich. Gut, dann bin ich wieder mal der Einzige, der es nicht mochte. Aber hier wurde gerade noch Mango-Senf verkostet. Mango-Senf? Muss noch was schmecken. Hm? Das dauert noch, okay. Also ich muss sagen, diese Frischkäse, Ziegenkäse, Praline ist halt so die optimale Kombination des französischen Desserts, wo man sich normalerweise zwischen Käse und süß entscheidet. Hier hast du beides in einem. Ja, ich bin total irritiert, dass mir das nicht geschmeckt hat. Also ich finde das auch sehr seltsam gerade. Vielleicht muss man sich dran gewöhnen. Vielleicht magst du einfach keinen Ziegenkäse. Das ist nicht wahr. Okay, dann liegt's nicht daran. Dann haben wir das als Grund ausgeschlossen. Vielleicht magst du keinen Honig. Doch, also das ist... Okay, ich weiß aus sicherer Quelle, dass du auch weiße Schokolade magst. Also eigentlich die Einzelzutaten sollten es jetzt nicht sein. Aber vielleicht ist dir die Kombination doch nicht mit dem käsigen... Vielleicht war es doch was anderes. Vielleicht muss man sich da wirklich ein bisschen dran gewöhnen. Ich weiß es nicht. Also da gibt's äußere Wortmeldungen zum Mango-Senf. Interessant war's. Also Mango-Senf war interessant. Und Essen? Also ich habe die Praline nicht im Ganzen gegessen. Das war wahrscheinlich der Fehler, weil bei der ersten Hälfte hatte ich mehr Mango und bei der zweiten mehr Senf. Wie so Bernie Bots, oder? Ja, es hat nicht so ganz gepasst. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Dankeschön. Hier sind Schokofrüchte direkt nebenan. Ja, aber vielleicht laufen wir noch ein Stück weiter. Ja. Ich vermute ja, dass das nicht der einzige Stand mit Schokofrüchten sein wird auf diesem Markt. Oh. Ich vermute, das wird nicht der einzige Stadt mit Schokofrüchten sein auf diesem Markt. Ich glaube auch, ich habe schon zwei, drei vorher gesehen. Na guck. Das Beste ist ja, wenn die Kinder die Schokofrüchte essen und dann die Schokolade einfach runter essen und die Früchte noch am Stiel sind. Das habe ich immer so gemacht, ich weiß gar nicht, was daran falsch ist. Obst gibt's zu Hause. Ich finde ja auch Schoko-Äpfel sehr enttäuschend, weil dann hast du so einen riesen Boll an Schokolade und dann Apfel. Ja, das ist bei den Zuckeräpfeln noch immer gewesen. Du musst dich erstmal ewig durch diesen Apfel, bis du da dran bist, durchbeißen und durcharbeiten und dann kommt da nur so ein blöder roter Apfel, den du zu Hause auch kriegst. Ich habe übrigens gerade den Stand gefunden, wo diese Schoko-Waffelbecher für Eierlikör gemacht werden. Hier kann man sich nämlich heiße Schokolade im Waffelbecher geben lassen und wahrscheinlich gibt's auf die Waffelbecher auch Pfand. Das heißt, die wieder abgegeben werden gegen das Pfand, da wird die Schokolade drin erkaltet und die werden dann weiterverkauft als Schoko-Waffelbecher für Eierlikör. Hier hat gerade jemand auf einen Stand gezeigt, Nougat und Marzipan frisch vom Block. Ja, oder wie Christopher gerade sagte, vom laufenden Meter. Genau, ist auch nicht schlecht. Ich nehme zwei. Zwei Stück, nee, zwei Blöcke. Mit zwei Meter. So, geht's hier weiter? Es gibt hier übrigens auch sowas wie Bratwürste und ähnliches, vermutlich mit Schokosoße statt Senf. Ja, da gehe ich von aus. Oder so eine schöne Nougat-Gulasch-Soße. Ralf, hier ist deine Verbrauchsmenge an Nougat. Okay, hier gibt's Malex Gourmeträume. Auch nicht schlecht. Und Schnecken gibt's hier auch. Das sieht aber auch alles wirklich sehr gut aus. Ja, es gibt natürlich nicht nur Schokolade, sondern auch Sachen wie diesen weißen französischen Nougat und diverse kleine Nussteilchen italienischer Machart. Ich meine, ein Schokoladenmarkt nur mit Schokolade wäre auch langweilig, weil irgendwas muss in die Schokolade ja auch rein, ne? Das ist korrekt. Schokolade ohne Füllung geht, aber ein ganzer Schokoladenmarkt mit Schokolade ohne Füllung geht nicht. Nee. Ja, da hier gleich die Batterien leer sind, okizuki, da sitzt noch eine Amsel oben auf dem Dach und guckt. Ja, ja. Relativ unbeeindruckt von den Marktbesuchern hier. Wahrscheinlich wartet sie darauf, dass sie alle weg sind und sich die restliche Schokolade holen kann. Wir wissen, sind Amseln rein Schokoladeesser, ja. Also die ernähren sich nur von Schokolade. Deswegen sind sie auch so schwarz. Dunkle Schokolade natürlich. So. So. Ich gebe hier auch handgemachte Dominosteine. Handgemachte Dominos, das finde ich auch sehr gut. Ja, wir können mal eben unter den Schirm. Das klickert aber ganz schön hier, kommt ordentlich was runter. Es gibt hier auch Schokokastanien. Die sind aber... Nee, das sind aber Schokoladengebilde mit so einer grünen Pistazienschicht vermutlich. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Gefüllt mit der Schokolade, sieht aber wirklich abgefahren aus. Und dann so über das Gitter gerollt. Genau. Ihr findet in den Shownotes ein Foto davon. Ja, es sind insgesamt... Wir können auch einfach ein Foto von so einem Stück Schokolade machen, das ist, glaube ich, simpel. Wächst mit dem Kabel, danke. Pizzastand, Ralf. So, Pizzastand haben wir hier gerade gehört. Und hier ist es abschüssig und extrem schneeig. Chez Michel. mit dem Dornröschen vorne. Also, Tübingen ist eigentlich ganz schön, muss ich sagen. So kleine Gassen, alte Häuschen, so wie man sich das in so einem Räuber-Hotzeplotz-Filmchen so vorstellt, so ein bisschen. Ist echt schön. Pizza! Stimmt auch Schokopizza? So. Ich glaube nicht. Es sieht aus, als gäbe es nur vegetarisch Regina und Salami. Keine Schokopizza. Regina-Pizza? Die soll vegetarisch sein? Pilze und Schinken? Wenn da Regina drauf ist, warum ist sie dann vegetarisch? Aua. Ja. Schlechte Witze erzählen kannst du aber auch gut. Ja. Nächstes Jahr kommt die Rubrik Kati verkackt Witze. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Ja. Nicht vegetarisch, da sind Vegetarier drauf. Ah, ja, genau. Ja, so. Jetzt wird ein Schuh draus, ja. Ja, genau. So, Stadtmuseum. Auch ein sehr schönes Fachwerkhäuschen. Ich meine, Bratenschokoladensoße für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck hätte ich gerne. Bratensoße? Ja, und Wischweinbraten mit Schokoladensoße für einen guten Zweck. Da ist so ein vom Lions Club. Ja, ist ja für mich. Ist für einen guten Zweck. Ja, eben. Genau, also ist wahrscheinlich gratis. Wahrscheinlich ist es ein guter Zweck, dass sie das rausgeben heute, weil wir dann satt werden davon. Richtig, also immer fürs Kollektiv, für die Allgemeinheit denken. Essen für die Menschheit, kann ich. Durch Essen werde ich die Menschheit erlösen und retten. Ja, so war der Plan, dachte ich. Man soll immer seine besten Qualitäten für alles einsetzen. Absolut, und Essen ist eindeutig an vorderster Front bei dem, was ich gut kann. Ja, neben alles vergessen. Witze verkacken. Und unheimlich süß sein. Ah. So, jetzt habe ich auch genug Süßholz geraspelt für heute. Ach, das war's schon für heute? Ja, ist ja auch was von heute Morgen, was noch nicht auf Band ist. Das stimmt. Also, nee, ist also wirklich sehr schön hier, mir gefällt es. Also, wenn man hier so die Straße runterguckt, auch hier mal. Ich war ja im Sommer mit Becky und Christopher schon mal hier unterwegs, zum Stocherkahn fahren und so. Es ist doch ein anderer Eindruck, im Winter hier zu sein, muss ich sagen. Willst du nochmal für alle, die das nicht wissen, den Stocherkahn erklären? Stocherkahn ist eine sehr kipplige Angelegenheit, mit der man hier auf dem Fluss gefahren werden kann. Muss man sich ein bisschen vorstellen wie die Gondoliere in Venedig. Also es gibt einen Typen, der das Ganze lenkt mit so einem langen Stock. Der stochert dann im Fluss rum und treibt das Boot damit voran. Passen aber ganz schön viele Leute rein. Ja, es erzählt lustige Geschichten dabei, wenn man zumindest einen Studenten der Rhetorik erwischt hat als Stocherkahnfahrer. Lästert über Leute aus den Verbindungen. Das war auch sehr schön. Das war sehr schön. Und das Boot ist auch nicht umgekippt. Also der Kahn hat gehalten, auch wenn es sich anfangs nicht so anfühlte. Aber die Umverteilung der Sitzenden war sehr witzig am Anfang, weil er dann so am Ende des Bootes stand und sagte, nee, du setzt mal mit dem darüber und du tauschst mal mit dem und so, bis das im Gleichgewicht war einigermaßen. Das macht ja auch Sinn, ne? Ja, total. Ist auf jeden Fall gut und war sehr schön tatsächlich. Und wir haben Schwanenküken gesehen. Das ist immer sehr süß. Das war total süß. Die schmecken gut mit Soße. Ja. Gut, dass der Steffen nicht dabei war. Was denn? Wachtel ist auch hier, da macht sich auch keine Gedanken. So. Aber die ausgewachsenen Wachteln, oder? Ausgewachsenen Wachteln. Die ausgewachtelten wachsen. Wir wachsen die Wachteln und dann essen wir sie. Oder so. Genau. Ja, wir sitzen jetzt hier im X oder 10, je nachdem, welches iPhone man hat. Mhm. Ach, so heißt die Kneipe hier, siehst du? Ja, es ist glaube ich, das X. Ich glaube auch. Sehr fortschrittlich, ja. Ja. Wir haben drei Sitzplätze gefunden, das war das Wichtige. Da, wo das X ist auf der Karte, genau. Da ist das X. Genau. Wir haben den Schatz gefunden. Naja. Aber Schokolade. Ja, stimmt. Essen und Kaffee. Und wir haben diese leckeren Ziegenkäse-Honig-Pralinen verkostet. Ja, und Mango-Senf. Und Mango-Senf. Also ich. Also nicht Mango-Senf, sondern Pralinen mit Mango-Senf-Füllung. Ja. Genau. Ich bin immer noch sehr irritiert, dass wir die nicht geschmeckt haben. Gut, vielleicht kommt es auf die Masse an. Du hättest mehr davon essen müssen. Oder mehr davon einzeln. Ich weiß es nicht. Du hättest ja von jeder zwei Stück einpacken lassen müssen. Wir sollten sowas einfach mal selber machen. Du arm gewesen. Dann kann man auch genau dosieren, wie viel Senf man gerne an seiner Mango hätte. Das klingt irgendwie falsch. Genauso habe ich es nicht gemeint. Diese Bilder im Kopf. Podcast-Menschen unter sich. Mit Sprache kann man alles machen. Ist Weihnachten schon vorbei? Ab wann gibt es eigentlich wieder Mangos? Aber Ralfs Podcast-Menschen wissen jetzt doch noch gar nicht, wer wir sind, oder? Nein. Nein, Ralf nimmt auch gerade auf dazu. Ja, ja, also das sollen die raten. Stellt euch doch mal vor, mich kennen sie ja schon seit knapp 200 Folgen. Sollen wir eine kurze Namensrunde machen? Ah ja, macht mal eine kurze Namensrunde. Wildes Gefühl, heißt es nochmal? Judith. Was, du bist Judith? Nein, ich dachte, sie ist Judith. Wir können alle Judith sein. Yeah. Ich bin Spartakus. Ich bin raus. Raus. Hallo, schön, dass du da bist. Na, tatsächlich bin ich Judith, lasst euch nichts erzählen. Genau, ich bin die Kathi, ich sitze neben der Judith. Ich bin Steffen und ich sitze neben der Kathi, die neben der Judith sitzt. Steffen, nicht in dein Mikro reinreden, lass mich ruhig. Ja, bitte, hallo. Also, das schafft das Telefon. Hallo. Ich bin die Becky und ich hatte die weiteste Anreise, yes. Ich bin der Christopher und ich hatte die kürzeste Anreise. Ja, ich bin der Ralf und ich bin Chauffeur heute. Ja, ein ganz toller. Danke. Es hat nämlich jede Menge geschneit heute. Ja, und geregnet. Ja. Und geregnet. Das können wir uns jetzt noch zu zeigen. Das ist eine super Mischung. Wir haben 3 Schneepflüge gesehen auf dem Weg hierher. Wir haben keinen gesehen. Ja, aber immerhin entgegengesetzt. Ja. Wir haben keinen gesehen, aber einen gebraucht, weil der Bus hat etwa die Strecke, also wir konnten nebenher laufen. Ja. Ja, okay. Wir sind zwischendurch auch von Fußgängern überholt worden. Ja. Deswegen waren wir auch etwas später, aber wir sind gesund und munter da. Richtig. Und das ist auch das Wichtigste. Ja. Ich fand, es war das perfekte Weihnachtsmarkt-Schokomarkt-Wetter, aber es war sehr nass. Ja, es hätte ein Ticken trockener sein können, aber es war sehr schön weiß und schon vorweihnachtlich. Und vielleicht hatten wir tatsächlich das Glück, dass dadurch, dass der Regen da war, nicht ganz so viele Menschen da waren wie sonst auf einem Sonntag, vielleicht auf so einem Markt rumlaufen. Oh, ja. Es gehen noch mehr Menschen. Ja, mit Sicherheit, Ralf. Ganz bestimmt. Es gibt 7 Milliarden auf dieser Welt, beinahe 8. Ja, aber die müssen doch nicht alle zum Schokomarkt nach Tübingen kommen. Warum? Der Schokomarkt in Tübingen ist toll. Nächste Woche ist dann Weihnachtsmarkt. Es gibt auch noch den Herbstmarkt und den provinzialisch-umbrischen Markt. Dieses Jahr noch. Den Herbstmarkt vor allem. Ja, das wundert also, mich. Also gefühlt ist in Tübingen immer Markt. Okay. Und auch wenn nicht Markt, sind generell sehr viele Leute da. Okay. Auch wenn Tübingen sehr hügelig ist. Sollte doch mal kein Markt sein. Wenn man keine Lust auf Hügel haben, kann man Stocherkahn fahren. Ja, das haben wir auch schon mal gemacht hier. Aber jetzt nicht, jetzt kann man eher Schlittschuhkahn. Flutscht das nicht besser auf dem Eis dann? Mit den Stocherkähnen. Vielleicht rutscht man da ab. Also, vielleicht muss man die dann stärker beladen, damit man so eisbrechermäßig. Ich weiß nicht, ich fand, wir lagen beim letzten Mal schon ganz schön tief im Wasser. Oh ja. Ja, Stocherkähn, das ist ja immer so eine sehr wackelige Angelegenheit. Guck mal, der Buddler schreibt gerade, wir sollen einen Glühwein für ihn mittrinken. Grüße! Das wird aber ein schneller Glühwein. Das kriegen wir im Teil von uns. Ein Glühschwein. Ich bin Ralf. Ja. Ja, sehr gut. Unser Nachmittag endet hier. Ja, ich muss nämlich heute noch wieder nach Potsdam fahren. Ja, und ich nach Bayern. Also von daher gesehen, wir haben es noch. Mein Beileid. Ja, ich weiß, das ist. Also abgesehen vom Christopher haben wir es am wenigsten weit, ne? Ja, das stimmt, wir sind relativ zügig wieder daheim, ja. Und wir werden schon viel. Wir haben uns echt gut getroffen. Ihr habt echt gut getroffen. Ja. Wenn du mit hochkommst, kannst du noch ein paar Kekse bekommen. Oh. Nein. Moment, Leute, habt ihr das gesehen? Ralf wurden Kekse angeboten und er hat den abgelehnt. Kopf geschüttelt. Was ist da los, krank, Ralf? Was ist da los, Ralf? Geht's dir dann gut? Dann haben die keine Kekse mehr, Schwanger? Das kann ich nicht ver... Ja. Ich kann euch doch nicht die ganzen Plätzchen wegfuttern. Was wollt ihr denn, eine Pizza? Ja, eine Pizza. Ein Elefant, der rüsselt, guckt, egal. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr schöner Nachmittag. Ja. Schön, dass wir uns noch mal gesehen haben. Auf jeden Fall. Das ist noch gar nicht so lange, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Na, guck mal, Ralf haben wir auf dem Potsdam das letzte Mal. Also habt ihr euch vielleicht dann, also wir haben uns auf jeden Fall auf dem Potsdam gesehen. Das stimmt, und Steffen und Ralf haben sich vorher noch gar nicht gesehen. Stimmt, ja. Ich habe mich heute sehr gefreut, das war sehr schön. Wer ist denn jetzt beim Kongress dabei? Nee. Ach so, wenn wir 50%. Strecken, dann hört das keiner. Ja. Ja, die Hälfte, also Becky, Christopher und ich, sind dann schon wieder auf dem Kongress. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ja. Ja, verrückt. 16 Tage oder so. Verrückt. Also Schatz, zur Not, der Kongress ist nicht so weit weg von meinen Eltern, ne? Das ist ganz schlimm. Aber ausverkauft. Das kriege ich hin. Er verkleidet sich. Egal, Hauptsache ich kann. Ja. So. Gut. Gut, also gut, dann. Wir müssen auf. Tübingen, auf ein Wort. Unsere Zeit war schön, doch geprägt war sie von Höhen und Tiefen. Deinen Höhen und Tiefen, Tübingen. Die Verzweiflung durchfließt mich wie dich der Neckar. Ist unser Glück nur ein naiver Traum, Traum, Traum, Traum, Traum, Traum, Traum, Traum, Traum, Traum. Du treibst mich hoch, du lässt mich fallen, doch damit bin ich nicht allein. Buchsenstreber, Marter, Pauke, hauen auf die Partypauke. Wohlstand, Zirkus, Freak und Zecken werden deine Berge platten. So typisch für deine Geografie, viele reden nur von dein Genie, niemand denkt dabei an unsere Knie. Liebe Nerd-Nerd-Nerd-Zuhörer, hier spricht die Katrin von den Spielkindern unter Supervision und auch ich bin im Aufruf gefolgt und nehme euch jetzt einen kleinen Einspieler zum Thema Weihnachten auf. Weihnachten, da denkt man direkt an Kindheit und Heimat. Meine Heimat ist Hagen. Ja, genau das Hagen. Das Hagen, aus dem auch Nena kommt. Hier, ihr wisst schon, 99 Luftballons und, ja, und ich halt. So wie in jeder Region hat auch Hagen seine Eigenheiten. Zum Beispiel gibt es ein Wort, das es nur in Hagen gibt. Teicheln. Wenn ihr jetzt das Wort hört und denkt, das sagt mir jetzt gar nichts, dann heißt es höchstwahrscheinlich, dass ihr nicht aus Hagen kommt. Jeder Hagener weiß, wovon ich rede. Und das Lustige ist, in Hagenern ist es auch gar nicht so bewusst, dass dieses Wort typisch hagerisch ist. Also über die Grenzen von Hagen hinaus kennt das eigentlich kaum jemand, vielleicht dann noch höchstens so in Wuppertal. Aber wenn man in Köln ankommt, kennt keiner das Wort Teicheln. Und Hagener denken ja, gut, was redet die komische Frau da aus dem Audiogerät? Teicheln, das ist doch, wenn so ein Ball auftitscht, so boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. Kenn ich doch. Ja, dann ist man Hagener und wie gesagt, einem ist nicht bewusst, dass dieses Wort eigentlich nur in Hagen existiert. Dann gibt es noch ein anderes Wort, das... Ja, ist vielleicht doch ein bisschen landläufiger bekannt, aber lustigerweise ist es mir auch aufgefallen, erst als ich aus Hagen raus bin, zum Studieren in eine andere Stadt gezogen bin und dann um die Weihnachtszeit rumgesehen habe, oh cool, da gibt's ja in der Bäckerei den Stutenkerl. Hat aber keiner gerafft, was das heißt. Der Stutenkerl, ja gut, das kennt man vielleicht auch über die Grenzen von Hagen hinaus, das ist der allseits beliebte Weckmann. Und ja, der Weckmann, den ja, gibt's halt häufig zu Martinstag, aber auch gerade in Hagen, gerade der Stutenkerl an sich, der hat so eine Gipspfeife immer gehabt und so Rosinenaugen und das ist schon so ein Vorbote für die Weihnachtszeit, beziehungsweise wird dann auch gerne in der Weihnachtszeit oder auch an Nikolaustag verspeist. Und ich habe ein absolutes Lieblingsrezept zum Stutenkerl und das ist so geil, weil, und jetzt kommt, jetzt muss ich halt meine Spielkind-Attitüde rauslassen, sind halt keine Eier drin. Das heißt, man kann den Teig wegnaschen und muss keine Angst vor Salmonellen haben. Es ist total genial. Und weil ich dieses Rezept so sehr liebe und den Stutenkerl so gerne habe, würde ich euch dieses Rezept jetzt gerne auch mitgeben. Also es ist auch ganz, ganz simpel im Grunde. Man mixt dazu 250 Gramm Magerquark, 10 Esslöffel Milch, 10 Esslöffel Öl, 6 Esslöffel Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz und wenn man das mag, kann man auch so ein bisschen Zitronenaroma da reinmischen. Ist aber nicht unbedingt mein Geschmack, kann man ja mal ausprobieren. Dann mixt man am besten im zweiten Gerät 475 Gramm Mehl. Bitte genau darauf achten, dass es 475 Gramm sind und 1,5 Päckchen Backpulver zusammen. Und dann mischt das Ganze dann mit, weiß ich nicht, so einem Teigschaber in diese Quarkmasse rein und knetet das auch schön durch. Also, dass so eine feste, nicht klebrige Masse entsteht. Und dann beginnt halt der lustige Teil des Ganzen. Dann kann man sich so einen schönen Stutenkerl zusammenbauen und auch noch nett verzieren. Also, wenn es jetzt nicht diese Gipspfeife unbedingt gibt, man kann ja mal kreativ sein und sagen, okay, dann Rosinen auch. Ich stehe auch überhaupt nicht auf Rosinen, aber man kann ja mal zum Beispiel irgendwelche Zuckerperlen nehmen oder auch mal was ganz Verrücktes ihn mit Lebensmittelfarbe ganz bunt anmalen. Wir sind ja hier weltoffen. Wir können auch mal eine Stutenfrau draus machen. Also von daher, eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Ganze geht dann für so 10 bis 15 Minuten bei 200 Grad vorgeheizt in den Backofen und dann lasst es noch ein bisschen auskühlen. Dann kann man es auch noch, wenn es fertig ist, ein bisschen verzieren. Also es ist super geil und es schmeckt halt auch extrem lecker. Ja, wir haben das Rezept dann auch des Öfteren mal zweckentfremdet, weil man kann halt dadurch, dass es so schön formbar ist, kann man natürlich auch verschiedene Formen daraus basteln. Zu Geburtstagen, also ich erinnere mich einmal, zum Beispiel haben wir so eine Gitarre daraus geformt, weil das Geburtstagskind ein Gitarrist war und das war dann ganz cool, es kam halt richtig gut an. Man kann dann halt einfach sich so Stückchen rausbrechen und das Ganze dann wegnaschen. Oder mein absoluter Favorite war, für eine Freundin habe ich mal einen Stutenkerl in Form eines Penises gemacht und da schön noch nachher rosa angepinselt und der Clou des Ganzen war, ihr kennt doch diese Erdbeerschnüre, wir haben die noch auf die Penisform draufgelegt und dann sind die so leicht verlaufen und das waren dann die Adern. Also sie hat dann einen Penis-Stutenkerl mit Adern bekommen. Das Ganze lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wünsche euch eine wundervolle Weihnachtszeit und ganz, ganz liebe Grüße von den Spielkindern und noch viel, viel Spaß beim weiteren Nerd-Nerd-Nerd-Podcast. Bis dann! In meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Es sind darin 5 Stübchen, grad wie in einem Haus. In jedem Stübchen wohnen 2 Kernchen klein und fein. Die liegen drin und träumen vom lieben Sonnenschein. Sie träumen auch noch weiter, gar manchen schönen Traum, wie sie einst werden hängen am lieben Weihnachtsbaum. So, jetzt ist das Christkind aber gleich mal da, oder? Na, ein bisschen dauert's noch, mein Schatz. Ich hab doch das ganze Jahr war ich lieb und artig. Warum kriege ich denn meine Geschenke noch nicht? Zu wem warst du lieb und artig? Zu mir. Wir reden dann nochmal drüber, Schatz, wie das mit dem lieb und artig und den Geschenken und dem Zusammenhang dazwischen ist. Aber das machen wir dann, wenn das Mikro aus ist. Und guck mal, du hast doch jetzt ganz viele Geschenke bekommen. Du hast ganz viele tolle Beiträge bekommen. Wir haben ganz, ganz, ganz viele tolle Beiträge bekommen. Mhm. Ich möchte unbedingt Danke sagen. Also das ist mich hat das wahnsinnig gerührt. Ich habe eine Menge Menschen im Vorfeld persönlich angesprochen, weil ich wusste, wenn ich nicht ein bisschen Eigeninitiative zeige, wird da draus nichts. Aber es haben sich echt viele von außerhalb gemeldet. in keiner speziellen Reihenfolge. Die die Uli vom Universum war mit dabei. Der Benny von den Spielkindern, die Katrin von den Spielkindern. Katrin von den Spielkindern. Dann Volker und Ego waren mit dabei. Der Michael, der Couchpirat, vielen Dank. Dann Lara war mit dabei. Becky vom Genderbeitrag, Randalereich Podcast war mit dabei. Also das sind, glaube ich, alle Beiträge, die ich bekommen habe. Ich habe hoffentlich niemanden vergessen. Gregor von Neusch und Krempel habe ich gesagt. Gut. Jetzt gerade, ja. Jetzt gerade habe ich ihn gesagt. Gut. Gregor war auch mit dabei. Hi, Gregor. Hi. Dann im Hörspiel habt ihr gehört, die Judith als Zaharina Zwieback hieß die Figur, die Lara Studer, die andere Lara, als Ludmilla Lakritz, den Dirk Prims vom Anerzählt-Podcast, der hat den Erzähler gegeben in der Geschichte. Ich war mit dabei. Da war doch noch eine vierte. Loba Frosch war dabei als Katinka. Katinka, ganz großartig. Da, die war ja auch mit auf der PP-Klassenfahrt, Pädagogik-Klassenfahrt. Und da hatte ich dann gesagt, jetzt stupst sie halt mal und frag sie drum. Perfekte Besetzung. Also ja, kann ich gar nicht auf auch, weil sie besser singen kann als ich zum Beispiel. Genau. Ja, doch, das ist keine Kunst. Ihr habt es ja auch gehört. Ihr habt es so gewollt gehabt. Ja, nochmals. Volker, du bist schuld. So, das kannst du dir jetzt hier schön aufs Butterbrot schmieren lassen. Im Tübinger Beitrag habt ihr noch den Vanilla Chief gehört, den Christopher und den Ralf Meyer, der war noch mit dabei und auch wieder Judith und Becky war auch noch mit dabei. Genau, da haben sich die Leute auch nochmal vorgestellt. Das sind die Leute, die alle an dieser Sendung teilgenommen haben, dazu beigetragen haben. Das ist eine wahnsinnig bunte, wunderschöne Sendung geworden ist. Und ich habe immer wieder so eine Träne im Knopfloch gehabt, wenn ich so einen Beitrag bekommen habe. Also eben auch sehr viele Menschen, die einfach das gesehen haben und gesagt haben, hey, wir möchten unbedingt gerne mitmachen und dabei sein. Und ich hoffe, dass wir euch nicht mit dem hier enttäuscht haben, sondern dass es eure Erwartungen dieser Weihnachtsgala erfüllt oder vielleicht sogar übertroffen hat. Ja, Beiträge nachträglich zurückziehen geht jetzt auch nicht mehr. Nee. Also wenn ihr nicht wolltet, dass euer Beitrag neben meinem Gesang steht, Pech gehabt. Hat der Volker zu verdanken, nochmal. Wir haben dich lieb, Volker. Und Ego haben wir auch lieb. Aber du bist schuld, dass ich gesungen habe. Ja, die Musik dazu hat Steffen gemacht. Ja, mehr oder weniger. Also, ja, ich hab's nicht komponiert in dem Sinne. Doch, ich bin der Komponist von O Tannebaum, O Tannebaum. Und von der Weihnachtsbäckerei. Schatz, wieso leben wir da nicht von deinen Tantiemen? Das möchte ich nicht sagen. Du spendest sie bestimmt alle für einen guten Zweck. Ja, für die Wohltätigkeit. Für die Baumschulen. Und für die Weihnachtsbäckereien. Ja, im ganzen das ist Land. Wichtig. Ja, das ist sehr ganz wichtig. Ja. Gut, ich hoffe, dass euch die Wartezeit auf das Christkind etwas schneller vergangen ist und ja, etwas Freude hattet an den Beiträgen, vielleicht auch was mitnehmen konntet an Denkanstößen, ein bisschen Besinnlichkeit. Mir geht's ja gar nicht so um diesen religiösen Aspekt, da bin ich ja selber gar nicht für. Hm. Aber Weihnachten kann was sehr Besinnliches und was sehr Schönes sein, wenn man sich darauf einlässt. Was hat Weihnachten noch mit Religion zu tun? Ne? Nicht mehr viel, nicht mehr aber viel. Es ist auch nicht mehr, also oder nicht mehr, was heißt nicht mehr, es ist nicht nur reiner Konsum, es ist das, was ihr draus macht. Und genau. Ich glaube, diese Sendung hat so ein bisschen beigetragen, dass man für sich selber gucken kann, was ist das Besinnliche, das Schöne, das Freudige an Weihnachten, wenn die Geschenke erstmal alle ausgepackt und das Essen gegessen sind, was bleibt dann noch? Ich hoffe, nicht anschreien und sich hassen, also wenn man Leuten ohnehin nur einmal im Jahr begegnet, also dann ist das kostenlose Essen das vielleicht auch nicht mehr wert, keine Ahnung. Alkohol hoffentlich auch nur zur Freude und nicht als Medizin. Ja, ich wünsche euch allen, dass ihr tolle Feiertage haben werdet, dass ihr schöne Feiertage haben werdet, so wie ihr sie euch vorstellt. Das darf ja jeder und jede so machen, wie sie und er das möchte. Vorausgesetzt, die Familie lässt. Und wenn ihr niemanden habt, zu dem ihr gehen könnt, außer irgendwelche giftigen, toxischen Menschen, dann geht da nicht hin, dann bleibt alleine oder geht zu Freunden. Genau, oder sucht mal auf Twitter raus, da ging jetzt immer wieder ein Tweet rum. Wer weiß, dass er alleine ist, kann sich melden und dann kann man schauen, ob man nicht mit anderen Leuten, die auch alleine wären und keinen Bock drauf haben, sich irgendwo trifft und sich einen netten Abend macht. Also alleine sein ist immer besser, als den Abend mit toxischen, bösen Menschen zu verbringen. Auf jeden Fall. Und diese Erfahrung musste ich selber machen. Ich habe meine Familie zurückgelassen vor ein paar Jahren und habe das im Grunde genommen nie wirklich bereut und habe das aber eben auch mit einem Weihnachten quittieren müssen, das ich alleine verbracht habe vor ein paar Jahren. Habe aber die Erfahrung gemacht, dass es mir damit besser ging. Ja. Das habe ich jetzt nicht mehr. Das hast du jetzt nicht. Du wirst nie wieder alleine sein zu Weihnachten. Ich werde nie wieder alleine sein. Ich muss generell nie wieder allein sein. Ich habe eine sehr liebevolle Familie, die Weihnachten echt genießt. Wir haben so ein paar Traditionen, die auch wirklich wir sind ein einziges Mal, soweit ich mich erinnern kann, zur Christmette gegangen, haben da jämmerlich gefroren. Wir Kinder haben uns gelangweilt ohne Ende. Wir haben die Erfahrung gemacht, aber ansonsten haben wir so unsere eigenen Traditionen. Also sei es, dass meine Mom und ich bis in die Puppen alte Filme gucken und Restkartoffelsalat essen von Heiligabend. Das kann ich besonders gut. Ja, da darfst du gerne mitmachen, Schatz. Wir freuen uns über Verstärkung. Also beim Kartoffelsalat essen. Ja, Filme musst du da mitgucken. Es gibt nicht nur das eine oder das andere. Das ist ja egal, solange ich Kartoffelsalat habe, brauche ich den Film ja nicht mehr beachten. Alles klar, läuft. Ja, ja. Genau. Aber ich wünsche tatsächlich allen, dass sie Feiertage so verbringen können, wie es ihnen gut tut, wie es euch gefällt. Und vielleicht konnten wir mit dieser kleinen Gala, großen Gala, unglaublichen Gala. Mit der unglaublichen Nerd-Nerd-Weihnachtsgala. Ein paar Anregungen schaffen, wie man Weihnachten sehen und verbringen kann. Konnten wir das? Was meinst du? Ich glaube ja. Denn wir schreiben, also jetzt ein Geheimnis, wir nehmen die Gala nicht live auf und streamen die live. Was? Das ist eine Lüge. Wir zeichnen das auf. Also auch die Beiträge sind vorher aufgezeichnet. Ne? Was, hier sind gerade 8 Leute durch den Raum gelaufen. Was redest du? Und dementsprechend, Steffen bastelt schon seit Tagen jetzt wirklich dran rum und schiebt die Beiträge und guckt und pflückt sie auseinander, setzt sie neu zusammen, dass es passend und stimmig ist. Und ich freue mich sehr drauf, es ganz zu hören. Und freue mich jetzt, wenn ihr das hört, darüber es gehört zu haben. Genau. Und ich würde mich vor allem über eure Rückmeldungen freuen. Denn wenn das hier heute gut gelaufen ist, gut läuft, würden wir das gerne nächstes Jahr wieder machen. Und alle, die jetzt nicht dabei sein konnten oder wollten, überlegt euch das gerne nochmal anders. Also, wie gesagt, meine Erwartung hat das bei weitem übertroffen, was wir an Material hatten. Wir mussten gar nicht so viel selber machen. Nee, also es war, ich hätte echt gedacht, wir müssen mehr machen. Wir hatten ein paar Sachen grob angedacht, was wir machen können, damit wir die Sendung vollkriegen. Ja. Und gut, den Weihnachtsmarkt, da wären wir eh hingegangen. Wir haben den Film geguckt, aber wir haben ein paar andere Sachen nicht gemacht, was einfach gar nicht nötig war, weil ihr uns so reich beschenkt habt mit euren Beiträgen. Dafür nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön. Es ist schon ein guter Auftakt für Weihnachten, finde ich. Ich denke auch. Wir hören uns wieder, ich glaube, am 1. Januar. So machen wir das, genau. Dann wünsche ich euch frohe Feiertage, besinnliches Fest, gutes Essen, gemütliche Abende, eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Das ist ja auch so eine Besonderheit der deutschen Sprache, dass wir diesen Bereich zwischen den Jahren haben, zwischen Weihnachten und Neujahr. Was eigentlich meine Lieblingszeit des Jahres ist, weil es so ein Zeitraum ist, der zeitlos ist irgendwie. Das ist ganz abgefahren. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Obwohl es eigentlich die letzten 7 Tage des Jahres sind, ist das Alte irgendwie schon zu Ende und das Neue noch nicht ganz angefangen. Es ist ganz, also klar, es gibt Menschen, die müssen in der Zeit noch arbeiten und hast du nicht gesehen, aber naja. Ja, du zum Beispiel. Ja, ich zum Beispiel. Genau, ich wünsche denen, die sich drüber freuen, ganz tolle Geschenke. So viele, wie ihr verdient habt. Vielleicht auch ein paar mehr. Je nachdem. Volker. Nein, ich wünsche euch, dass eure Weihnachten so werden, wie sie sein müssen für euch, dass es euch gut geht, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Genau. Und dass ihr hoffentlich nicht allzu verschreckt seid von unseren Gesangseinlagen und weiterhin treu zuhört. Vielen Dank für das Jahr 2017 bei Nerd, Nerd, Nerd. Bis nächstes Jahr. Guten Rutsch. Auf wieder, Nerd. Tschüss. Halt, stopp. Ich habe da tatsächlich noch was vergessen, nämlich findet im Januar der sogenannte Japanuari statt. Das ist ein bisschen kompliziert. Und zwar ist da die Idee, dass wir, also alle interessierten Film-Podcastenden und Blogs und hast du nicht gesehen, im Januar 8 japanische Filme gucken. Und wir von Nerd, Nerd, Nerd machen dort auch mit. Und unsere Liste kann man sich angucken auf Letterboxd. Sucht da mal nach Nerd, Nerd, Nerd. Oder die ist auch auf der Projektseite von Schön Nerd Denken mit verlinkt. Oder sucht mal nach dem Hashtag Japanuari, also oder Japanuary, so ein bisschen. Und informiert euch da mal. Wir machen da auch mit und besprechen im Januar 8 Anime-Filme. Die Liste gibt's wie gesagt schon online zu gucken und da geht's tatsächlich los mit am 1. Januar und dann ungefähr 2 Folgen pro Woche, damit wir das eben im Januar auch weggewuppt bekommen. Ansonsten wird das kaum möglich sein. Aber jetzt wirklich final schöne Weihnachten, schöne Zeit. Auf Wieder Nerd. When you're 8 years old and you're sitting by the fire and your grandkids are playing outside in the snow, will you think of her then, of the girl you once loved and how you never told her and she never knew? When the Christmas lights shine on you and your family surround you, will you think of her then? If you had one last wish for Christmas, would you wish for her now and that you would have told her she was the love of your life? In your eyes when you come to think of her smile, and it makes you so angry that your memories have faded, but that her face is still so clear in your mind. When the Christmas lights shine on you and your family surround you, the love of